Leben, die dabei rauskommen. Das sind ja bei uns auch einige gewohnt. Das ist schon auch immer erstmal die Sitzheizung für mich an. Willst du auch eine haben? Nee, im Moment geht. Wir müssen jetzt einmal sagen, Sitzheizung, wir sitzen hier im Auto. Soll ich Gebläse ausmachen? Das bringt viel, der Motor ist das lauteste, so schlimm ist das hier nicht. Ja, ist ja ein, was fahren wir denn hier? Audi. Audi A8. Audi mit kaputtem Lenkrad, ist unten ganz platt da. Ach, das soll das Sportliche sein, glaube ich, ne? Was ich auch noch nie verstanden habe, warum ein Lenkrad mit der Beule unten sportlicher ist als normal ist. Aber, das ist eigentlich sehr praktisch, guck mal, wenn du sehr groß bist, dass du hier unten ein bisschen mehr Beinfreiheit. Ja. Also im Endeffekt, wenn der Bauch dicker wird, brauchst du mehr Freiheit. Wie konnte man 50 Jahre ohne abgeplattete Lenkräder auskommen? Ich verstehe es auch nicht. Ach, ich gucke selber gerade, vielleicht verkaufe ich meinen Skoda, oder? Ich bin noch nicht ganz sicher. Ist aber auch alles Luxusproblem. Tesla ist jetzt ja schön im Angebot. Ja, aber für mich sind Elektroautos völliger Vollschrott und Quatsch. Zu teuer, bringt nichts, ich will keine Automatik, ich finde die Dinger einfach scheiße. Ja, aber der sieht aber gut aus. Vielleicht müsste man das alles rausreißen und mal einen Benzinmotor reinbauen. Ja, das wäre doch die erste Idee. Aber sowas hatten wir. Steht bei euch auch in der Straße. Da hat zu gucken, der Kleine. Hey, weißt du was? Ja, geiles Auto. Das war der beste Wagen, mit dem wir gefahren haben. Der hat zwar nur 90 PS, aber du hast das Gefühl, du sitzt im Formel-1-Wagen, weil du ja mit dem Arsch auf der Straße hängst, wirklich. Das hatte ich mal mit dem Nissan Micra auf Rodos, weil der ist auch irgendwie, man hat das Gefühl, ein bisschen breiter Radstand und ganz flach. Aber eine Bodenhaftung. Ja, aber der Kopf ist offen. Das ist, wenn du die Ellbogen raushängst auf der Straße. Das Auto ist wirklich. Ach, dieses kleine Ding. Ja. Das sieht aber eher so aus, als wäre es aus einem Überraschungsei. Ja, ist es ja auch. 14 Liter Kofferraum. Also kein Witz, passt gerade eine Stange Zigaretten hinten rein, wenn er offen ist. Ja. Oh, Heike hat das Ding geliebt. Ich konnte ihn kaum loswerden nach 5 Jahren. Naja, es gibt ja auch Leute, die kriegen nichts in einem Kofferraum bei Porsche. Weil wenn sie hinten aufmachen, ist ein Motor drin. Ja, das ist dann auch Pech. Naja gut, wir sind ja jetzt kein Autopodcast, wir müssen ja mal sagen, wo sind wir? Wir sind im Auto, wir sind auf dem Weg zum Mega-Pinkel-Event. Ja, voller Einsatz für die Community, es ist 6.50 Uhr. Oh, schrecklich, das erwähnen wir. Wobei ich ja gesehen habe, da haben sich etliche noch nachträglich angemeldet. Also das ist nachträglich, kurz vorher. Hast du eigentlich Token mit? Ja, aber ich werde aber nicht aufnehmen vor Ort, habe ich überlegt, das ist Blödsinn. Da haben alle Handys an, das wird sowieso alles nichts Vernünftiges. Da berichten wir einfach nochmal drüber, wie wir es dann empfunden haben. Geht ja eh nur eine halbe Stunde maximal. Ja, es sei denn, es will sich einer zum Interview treffen. Ja, ich bin da ja voller Vorurteile. Wer auf so ein Event geht, ob ich den als Interviewpartner habe, aber wir werden mal abwarten. Wir haben ja auch ein paar Argumente, warum man ein 30-Minuten-Event machen soll. Ja, habe ich gesammelt. Fangen wir mal an mit der letzten Folge erstmal, unseren Rückblick. Das haben wir ja noch. Ne? Wir haben jetzt 43 Bewertungen bei iTunes. Wer war das? Welches Arschloch hat das so die 42 kaputt gemacht, Mensch? Und wenn, dann hätte er wenigstens was dazu schreiben können. Ich weiß eigentlich nicht, wie er uns bewertet hat, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt 43 Bewertungen bei iTunes. Das ist eigentlich ganz einfach. An negativen Bewertungen wachsen wir und an positiven Bewertungen verstärken wir nochmal unseren Sonnenschein um unseren Kopf herum, weißt du? Echt? Mich belastet beides eigentlich nicht, mir doch egal. Ich gehe da mal mit stolz geschwellter Brust umher. Wir fahren übrigens schön gerade an dem Wildpark vorbei. Ja, aber wieso blendet die Sonne eigentlich so? Gestern ganz Abend geregnet, da als ich da zum Gründel gefahren bin und heute ist hier Sonnenschein. Ey. Also wenn wir nochmal so einen Scheiß machen mit diesem Event hier, dann gucken wir aber vorher nochmal genau, welche wann das Uhrzeit, anfängt. Was haben wir noch? Zakir-Event nimmt seltsame Züge an. Ja, da will ich auch mich kurz halten. Ich habe nur festgestellt, dass offensichtlich nicht alle, die uns hören, auch den Blog wirklich lesen. Ist ja auch okay so. Also, ich weiß nicht, wo diese ganzen merkwürdigen Konstruktionen herkommen, dass wir das Event übernehmen wollen oder dass wir irgendjemanden verhöhnen. Ich will dann auch einfach kurz halten. Guckt einfach in den Blog, wen das wirklich interessiert. Kurz nach dem letzten Podcast kamen dann auch 2 Artikel dazu, der nochmal klarstellt, dass wir überhaupt niemanden verhöhnen und oder irgendjemanden lustig machen. Wir sind einfach Unterstützer vom Zakir-Event, weil wir dem Jungen gönnen, dass er einmal in seinem Leben mal mehr als 3 Besucher bei seinen Events hat, wie es bisher war. Und das kam ja auch gut an, offensichtlich sind jetzt über 50 Intens und der freut sich in Ast. Ich habe lange E-Mail-Kontakt mit ihm gehabt. Jetzt ja nicht mehr, ich soll ja nicht mehr helfen. Irgendeiner hat ihm da wohl Böses eingeflüstert. Wobei ich immer denke, Jungs, überlegt mal, wenn ihr sowas einem einflüstert, ob dem das wirklich hilft. Und zum Zweiten, was ihr eigentlich für Gedankengänge habt, wenn ihr gleich auf sowas kommt, dass wir ihm das Event wegnehmen wollen, irgend so ein Schwachsinn. Das Geilste ist, wer immer das gemacht hat, ich muss mich sogar noch bedanken, weil ganz ehrlich, das war vorher schon langsam anstrengend, der E-Mail-Verkehr von der Menge. Und jetzt habe ich Ruhe. Ich finde sowieso mal so stark, wie vorteilsfrei Geocacher nicht sind. Ja, da, also, sondern da wird irgendwas sich zusammengesponnen. Ich fand es gut, wie du es gemacht hast. Ich werde mich auch weiterhin über diese Listings beömmeln, ja, aber das hat auch einen gewissen Charme. Ja? Da ist nichts mit Hintergedanken oder ich möchte jetzt irgendwelche Leute dissen von Zakia aus und auch nicht von meiner Seite, nee, sondern es macht einfach Spaß, so ein Listing zu lesen. Ja. Und es war einfach ein schöner Gag mit diesen ganzen Wegpunkten auf die jeweiligen Toiletten. Also Toilettenproblematik da hochzubringen. Das kommt noch dazu, wenn man sowas pushen will, muss ich auch was haben, was ich als Aufhänger nehme. Und die Toiletten, sorry, ich lache mich immer noch tot, wenn ich an einen Stuhlkreis denke, wo wir dann mit Tüten sitzen und da reinkacken. Also das geht nicht gegen Zarkis, das ist einfach witzig, was er da geschrieben hat. Und nur weil er eine Schreib-Leseschwäche hat, deswegen finde ich das immer noch witzig, was er da geschrieben hat. Das ist doch auch sein Markenzeichen. Also nehmt es doch mal alle gelassener und glaubt uns, ach, ist mir eigentlich egal, ob das einer glaubt oder nicht, aber es ist einfach so, wir sind da nicht Anti-Zakir, ganz im Gegenteil, wir sind Pro-Zakir. Und ich gehe auch auf das Event, da lasse ich mir nichts verpassen. Und ich komme mit der Dein-Mutter-Tour da vorbei. Ich wollte gerade fragen, kommst du da auch noch hin? Ja, wir sind ja, das ist der Rückweg von der Dein-Mutter-Tour und dann kommen wir da vermutlich vorbei. Sowas lassen wir uns nicht entgehen, auch wenn es natürlich ein Stadtpark-Event ist, wo ich schon häufig war, aber... Ja, aber diesmal kannst du ja den Where I Go dann auch noch machen. Da gibt es ja einen ganz tollen Ergo. Von wem ist der denn? Ich glaube, den haben schon 20 Leute gemacht. Ey. Also so merkst du, dass ich in Hamburg wieder mal eingelegt habe. Da geht richtig der Punk ab. Ach so, stimmt. Der ist mir gar nicht mal in Quelli rein. Hast du eingelegt? Oder ja, ich habe nur Ergo, habe ich jetzt also passend zu dem Event geschrieben. Völlig simpel, du musst überhaupt nichts machen. Du läufst einfach die Strecke ab. Und wenn du dazu nicht mal Bock hast, und auch das stört mich nicht, dann spielt ihr zu Hause am Simulator durch. Ich habe keinen Simulator-Schalter angeschaltet. Also ihr könnt den im Simulator spielen und dann zum Final gehen. Es ist mir völlig egal. Das muss jeder selbst entscheiden. Ja. Und der führt dich halt an gewissen Wegpunkten vorbei. Ich glaube, ich muss jetzt nicht ins Detail gehen. Muss ich mal angucken. War außerhalb meines PQs. Ja, nee, klar. Das ist ja von dir auch ein gutes Stück zu fahren. Ja. Was haben wir noch? Wir müssen mal vielen Dank an Tibu. Wie wird da eigentlich ausgesprochen? Ich sage mal Tibu. Tibu. Der hat uns ein geiles Paket zu Ostern geschickt. Ja. Und dann kamen wieder Karten. Das ist übrigens jetzt schon alle. Das war schon alle, als es ankam sozusagen. Ja. Das wurde kurz weggeatmet. Komischer Postbote. Und alles geile Sachen da drin. Also der hat sich wirklich, also nicht so ein Verschnitt, sondern das Original sozusagen. Also richtig cool, da habe ich mich gefreut. Dann kam auch noch eine Menge Karten, zumindest mal erwähnt. Dr. Ringring. Aus Husum, der muss auf der Brücke geschlafen haben, die Koordinaten nach, die er darauf geschrieben hat. Was macht man nicht als Geocacher? Ja, ja. Ich will immer sagen Dr. Ringding. Ja, ich weiß, komme ich auch irgendwie. Habe ich eben gerade überlegt, ob ich einen Schreibfehler habe. Wer war noch? Taron hat noch eine geschrieben, Stellinger und Hamichel. Ist aus London, auch auf der Straße. Ich stalk das also immer nach, will ich damit sagen. Also es freut mich jedes Mal, die Karten. Ja, aber du stalkst das ja nach, wahrscheinlich mit Google Maps. Ne? Ja, nee, Google Earth. Ich habe dieses komische 90-Euro-Steuerungsgerät, das nur für Google Earth ist. Okay. Und das ist dann aber auch ein Traum. Aber da hast du ja natürlich, sind sie dann wahrscheinlich im Hotel 10 Meter neben den Koordinaten und Google Earth haut das auf die... Nee, ich gucke dann auch nach, ob nebenan ein Hotel ist. Ich stalk das schon aufwendig. Also ich gucke schon rum, wo sie da so sind und so. Das finde ich schon spannend. Wahrscheinlich läuft es so, ich schreibe den beiden Jungs jetzt mal eine Karte. Das funktioniert schon und dann, wo sie fertig sind, verdammt, ich Koordinaten vergessen. Jetzt irgendeine Koordinate, ne? Nee, finde ich, aber das war eine echt, also da habe ich ja geklaut von Pritlaff und finde ich eine geile Idee. Diese Postkarten viel besser als Flatter oder irgendwelche Spenden und all so ein Scheiß. Nee, lieber Postkarten. Vielleicht schreibe ich dir auch mal eine Karte. Ja, kein Problem, hauptsache sind Koordinaten drauf. Dann habe ich, glaube ich, schon alles von letzter Folge durch. Mehr war da auch gar nicht. Was jetzt an Kommentaren immer kommt, ich weiß, alle anderen Podcasts besprechen immer brav irgendwie am Anfang mit drin oder am Ende die Kommentare. Ja, weiß ich nicht. Wenn mal was Wichtiges ist, machen wir das auch. Ansonsten freuen wir uns über die Kommentare. Aber deswegen kommentiert auch keiner, weil keine Nennung drin ist. Das mag sogar sein. Ja, ich habe aber auch keine Lust. Ich meine, wenn da Kommentare drinstehen, dann liest sie doch auch jeder, der den Podcast gehört hat und mal gucken will, was dazu gesagt wurde. Das muss ich doch nicht im nächsten Podcast nochmal vorlesen. Das ist doch irgendwie, die Leute können alles selber lesen. Hoffe ich. Ja. Bin ich mir doch nicht mal sicher. Das zum einen. Zum anderen ist dann ein Kommentar, wenn jetzt ein negativer Kommentar ist und du zerreißt den wirklich komplett in diesem Podcast, ist natürlich auch nicht wirklich fair. Nee, überhaupt nicht. Derjenige nicht. Kann sich ja dann nur im Kommentar wehren und dann antwortet er auf seinen eigenen Kommentar. Also, muss man mal ein bisschen berücksichtigen. Wobei es auch gesagt, also ich freue mich da wirklich über jeden Kommentar. Nur weil wir die hier nicht besprechen, heißt das jetzt nicht, dass sie egal sind. Ganz im Gegenteil, wenn da mal Lob kommt, also natürlich geht das runter wie Öl. Und wenn auch Kritik kommt, ja mein Gott, dann müssen wir halt am Einzelnen gucken, ob wir die umsetzen oder ob wir sagen, ist uns auch egal. Genau. Haben wir auch schon mal was umgesetzt? Wir haben auch schon mal was umgesetzt, aber wir haben auch schon mal was nicht umgesetzt, wie Kapitelmarken. Oh, hör auf, Benni, Kapitelmarken, das kann ich schon nicht mehr. Wie gesagt, ich finde die auch völlig sinnlos, sehr sinnvoll, gar keine Frage. Ich benutze die auch bei gewissen Podcasts, aber bei uns, nö, ich nehme kein Geld, ich nichts dafür, dann will ich, dass ihr den Podcast ganz hört oder gar nicht fertig ist. Also, weiß ich auch nicht. Also, ich nutze sie gar nicht. Ich drücke immer auf Vorspulen, wenn mich irgendwas nicht interessiert. Dann springst du ja um 45 Sekunden vor. Ja. Ich höre die Podcasts alle einfach so durch. Aber ich höre die auch immer alle während der Fahrt. Also im Allgemeinen höre ich die auch so durch. Das heißt, ich sitze wirklich mal vom PC und da kommt ein ganz spezieller Podcast, wo mich wirklich nur ein Thema interessiert. Also ist nicht so, dass ich sagen würde, die sind nicht sinnvoll. Ganz im Gegenteil. Aber für uns, ich habe einfach keinen Bock mehr, die Arbeit zu machen. Muss ich auch gestehen. Außerdem springen wir doch immer. Das kommt noch dazu und dann muss ich das alles nochmal anhören. Das ist ja schon schlimm genug. Das mache ich eher selten. Also ich höre ab und zu mal tatsächlich einen Podcast von uns. Meistens höre ich mal rein wegen der Audioqualität. Ich stell mir mal so vor, dann hättest du 8 Kapitelmarken Megastade auf dieses Ding verteilt. Ich setze einfach 2. Anfang, Ende. Dann sind die Leute, können sie nicht mehr meckern. Nee, also wir hören uns Kritik durchaus an und nehmen uns die schon zu Herzen. So ist es nicht. Ob es umgesetzt wird, wie gesagt, das hängt dann auch immer ab davon, wie Zeit ist. Und der Podcast frisst nicht so viel Zeit, aber mehr sollte es jetzt auch nicht werden. Weil der Blog muss ja auch ein bisschen betreut werden, also die Kommentare müssen ja auch mal beantwortet werden. Also von daher, nee. Ich wollte übrigens schon seit 3 Wochen mal was schreiben, da ich bin noch nicht dazu gekommen. Kannst du ja jetzt, wenn du in Stade warst, kannst du ja einen ausführlichen Bericht über die Matschschlacht schreiben. Ich wollte noch was über meine Cash-Empfehlung schreiben, die ich ja dann am Ende dieses Podcasts auch noch reinbringe. Ja, aber es war immer noch Wilsener Berg, wo ich das lese, da wird mir ganz warm ums Herz. 929 Views sind es heute Morgen gewesen, die 1000 sind immer noch nicht erreicht. Also alle noch mal gucken, damit wir die 1000 wenigstens mal voll kriegen. Ich schiebe noch was ein, unsere Podcast-Coin, die ja den Weg geschafft hat von Deutschland nach Amerika ins Headquarter und vom Headquarter gleich nach Australien und da praktisch zirkuliert. Echt? Ja, hat auch heute wieder eine Bewegung. Also Kilometer hat die echt drauf, cool. Wenn du das so anguckst. 1, 2, 3 und jetzt innerhalb Australiens. Schick mir mal einen Link davon, das muss ich mir mal raussuchen, habe ich gar nicht auf dem Schirm. So, was haben wir denn heute aktuell? Also vorweg müssen wir einmal guter Zweck. Ist jetzt nicht direkt geocachen, aber sind halt 20 Mädels. Ich glaube, davon sind fast alle Geocacherinnen. Heike hat tatsächlich auch kurz überlegt, aber jetzt mit ihren Rückenproblemen ist sie dann doch von abgekommen, ins Team Matschmöpse einzusteigen. Der Teamname ist phänomenal. Ich fand den, also der ist großartig. Zieht natürlich auch testosterongesteuerte Geocacher magisch an. Ja, aber sie gehen auch mit Humor damit um. Also es ist nicht so, dass wenn du da jetzt einen zotigen Witz drüber machst, dass die Mädels irgendwie beleidigt werden. Ganz im Gegenteil, die steigen auch noch voll drauf ein. Also das macht schon Spaß. Ich bin ja der offizielle Matschmops-Reiniger am Ende dann, wenn ich schaffe, da hinzukommen. Was ist denn das? Ist das so ein Tough Run oder so? Ja, genau. So? Genau. Ich habe es nicht so komplett verstanden. Ich habe diese Seite zwar gefunden, aber ob du da als Zuschauer rein kannst, geht da nicht so draus hervor. Oder ob ich dann trotzdem 45 Euro bezahlen muss, um da reinzukommen und nur 5 Euro sind Spende, da fand ich das Verhältnis ein bisschen. Also Mädels, wenn ihr zuhört, das könnt ihr zumindest noch mal genauer erläutern, wie sich das eigentlich zusammensetzt. Das erschließt sich anhand der Seite nicht so komplett. Aber die Idee finde ich geil. Das geht ja gegen Krebs ist falsch. Eigentlich ist es ja für Forschung gegen Krebs, so, ne? Gegen Brustkrebs, oder? Gegen Ja, genau. Sogar. Ja, ich glaube, es steht nur Cancer drin, aber ich glaube, es ist hauptsächlich Brustkrebs. Und das sind nur Mädels, die da dann irgendwie 5 Kilometer durch den Schlamm laufen. Das muss schon eine geile Aktion sein. Oh, ich könnte mir echt Besseres vorstellen, aber... Also zu kann ich mir schon spannend vorstellen. Das muss ja echt schon cool aussehen, wenn sie da durchkommen und du kennst sie und siehst, wie sie immer dreckiger werden. Also ich bin immer noch überlegen, ob wir da tatsächlich hinfahren. Das ist ja Hildesheim, die Ecke, so weit ist das gar nicht von uns. Stell dich doch hin. Am besten müsste ich hinstellen mit einem warmen Tee und einer schönen Wurstsemmel, die du dann isst, während die sich so durch. Das war so der Gedanke, uns sie dann anzufeuern und zu fragen, warum sie nicht schneller laufen. Ja, mal gucken. Also ich weiß es noch nicht genau. Ich habe das, wie gesagt, noch nicht ganz begriffen. Ich muss mal eine von den Mädels anmailen, wie das da funktioniert. Ob das ernsthaft 50 Euro Eintritt kostet, was mir das trotzdem noch... Also Heike sagte sofort, ist egal. Wenn das Spende ist, ja. Wenn da nur 5 Euro Spende von sind und 45 Euro Eintritt, finde ich es ein bisschen heftig. Aber ich glaube, das ist die Teilnehmergebühr. Ja, das dachte ich auch. Aber steht nicht bei, ob der Eintritt was kostet. Als Zuschauer kannst du dich da an die Strecke... Ich habe keine Ahnung. Also, wie gesagt, wir werden das nochmal prüfen. Wir müssen noch gucken, wie das zeitlich passt. Weil jetzt kommt so... Ja, im Moment haben wir halt die Immobilien-Frühjahrssaison, wo alles abgerechnet wird und so. Und da sind wir alles so ein bisschen zeitlich schwierig. Im Übrigen gibt es dafür einen Token, den ich glaube, Mario gemacht hat. Ja, Super Mario, auf jeden Fall auf die Seite gehen. Und ich glaube, mit dem Kauf dieses Token unterstützt er dich auch schon. Ja, ja. Das steht aber auf der Seite irgendwie. Ich habe selbst noch nicht geguckt, aber er hat das irgendwo kurz getwittert. Also guckt beim Laser Logo Shop bei Super Mario, der auch unsere Token immer macht. Der hat sich da nicht lumpen lassen und macht jetzt Token, wo ein Teil von dem Geld dann auch wieder gegen Krebs verwendet wird. Also genial, das kann man einfach machen. Das kostet nicht viel, wenn man nur den Token nimmt und unterstützt wirklich einen guten Zweck, würde ich sagen. Ja. Und 20 Mädels zu den Schlammrobben. Ich kenne sie jetzt nicht alle von der Optik her, aber es sieht bestimmt auch nicht schlecht aus, sich das mal anzugucken. Okay, ich gehe dann auf meine Lieblingswebsite. Und ich meine, ganz ehrlich, Humor haben sie ja. Wenn sie Team Matschböpse selber zu nennen, finde ich schon ziemlich gelungen. So, was haben wir denn noch? Neuen Podcast gibt, den möchte ich zumindest kurz erwähnen, weil den fand ich ganz nett. Der ist mehr so ein Nerd-Podcast. Aber die erste Folge geht über Location-Based Games. Guck einfach nach auf datenhamster.org. Ach, den kenne ich doch von den Gin-Nerds. Ja, genau. Die beiden sind ja auch Kescher. Das ist ja Datenhamster und Ishtar auf Twitter. Weißt du, was ich mich immer frage? Also, diesen Podcast habe ich noch nicht gehört, aber dass wir nie auf diese Idee gekommen sind mit dem Gin. So sinnlos laufen lassen und dabei was zu lallen. Sinnlos. Es gab ganz früher gab es doch mal... da hat einer, ich weiß gar nicht, achso, der hat auch einen Blog geschrieben, aber in den Anfangszeiten des Internet mit Blog... Und der hat Folgendes gemacht, der Text, vielleicht gibt es den noch, Quake oder Doom, das sind so zwei Ballerspiele, auf Drogen. Ja. Auf Drogen. Oh, das war heftig. Und dann hat er da alle möglichen Drogen, natürlich auch viel Spinnerei durchgetestet und dieser Text ist wirklich phänomenal. Das kann ich mir vorstellen, also Doom auf Drogen muss aber schon heftig kommen. Doom mit Kopfhörer ist schon schwierig, wenn dir einer von hinten auf die Schulter tippt, kann ich mich früher erinnern. Wir haben da das Firmennetzwerk mit der AS400 missbraucht für ein Doom-Spiel. Das fand der Chef gar nicht witzig, als er das irgendwann mal mitkriegt. Gibt es übrigens einen neuen Teil. Ja, ich weiß. Offene Beta sogar noch 2-3 Tage. Wie schrieb er so schön in dem Blog, wenn du das 25. Mal auf Pilze in diese schön blubbernde Lava springst und deine Teammates dich die Haare rausreißen. Naja. Also. Nee, wir werden die Tests nicht machen. Dafür trinke ich ja kaum Alkohol. Das wird sich auch nicht lohnen. Ich wäre ja nach 2 Gläsern voll, weil ich trinke einmal im Jahr vielleicht ein Whisky, das war's, aber auch. Ich kann dem alles nichts abgewinnen. Ich weiß auch nicht, mir schmeckt das alles nicht so besonders. Dann filmen wir den Tracer ab und machen Tracer in Gefahr draus. Ja, stimmt, klettern. Ohne Sicherung natürlich. Ja, was haben wir jetzt noch? Ja, ein Star, der habe ich mal aufgeschrieben, ist jetzt auch Radio, Funk und Fernsehen, wurde stolz vermeldet. Ich sag ja, das ist und bleibt alles. Ich finde dieses Event immer noch, ich drücke denen alle Daumen, auch dass das Wetter heute ein bisschen besser wird als gestern. Aber die Außenwirkung ist einfach ein Desaster. Ist doch okay, wenn ihr euch freut, dass da Fernsehen und Radio kommt, aber postet das doch nicht voller Stolz. Was dabei rauskommt, ist doch klar. Das ist, als wenn ihr Jehova schreit und die Steine vorher verteilt habt, Mensch. Also ich muss die beiden mal loben, ja. Also sie sind ja beide Hörer. Hast du jetzt auch Pilze genommen, oder? Nein, die sind ja beide Hörer unseres Podcasts. Echt? Und die sind ja durchaus auch lernfähig, das muss man mal so sagen. Haben wir uns, du erinnerst dich an das Parkdesaster, ja, was wir da angesprochen haben, oder die Zufahrt. Jetzt gibt es eine, ich weiß gar nicht, GPX oder irgendwie eine Datei, wo man sagt, wie die Zufahrt und wie die Ausfahrt ist. Und dann haben wir uns natürlich auch schon mal gesagt, ein bisschen mehr Announcements könnten doch durchaus kommen. Und was kommt in letzter Zeit? Ja, lauter Announcements. Lauter Announcements. Ob die nun alle wichtig sind? Ja, aber nur auf, kommt jetzt auch, ach so, Announcements auch, das kriege ich ja nicht mit, weil ich ja nicht, bin ja nicht gemeldet. Aber auf die News-Seite kam ja auch einiges. Ja. Nur das Listing spricht immer noch davon, dass der Laden jetzt in 2 Wochen mal aufmacht wahrscheinlich. Also das haben sie noch nicht geschafft, das zu überarbeiten. Aber das, ja gut, nach dieser Folge ist eigentlich zu spät, ne? Ja, kann man aber so sehen. Man muss es ja mal so sagen. Also sie nehmen das ja schon auf und setzen das um. Auch wenn sie es natürlich nie zugeben würden. Wahrscheinlich liegt das wieder nicht an uns, aber kam immer kurz danach zufällig. Auch kamen immer Interviews kurz danach, nachdem wir was gemeckert haben. Ich will mir da auch gar nichts an heften, weder positiv noch negativ. Ich gönne dem Event immer noch alles Gute. Das war von Anfang an so, das bleibt auch so. Ich wollte auch den Ronan nie an Kahn fahren. Ich weiß nicht, warum die damals so reagiert haben auf das bisschen Kritik, was in viel Lob auch war. Und das Event, ich keine Ahnung, wie es laufen wird. Also gestern kam ich an den Eingang und kam gleich so ein Ordner Ich wollte da ja gar nicht rein, aber ich musste ein Stück da reinfahren, um auf den Campingplatz zu kommen, zum Gründel. Der kam gleich, ja Mensch, wir hätten auch noch Tageskarten. Ich fragte, kann ich denn hier rauf? Ich sage, ich will nur einen besuchen. Ja, ja, da kannst du lang. Wir haben auch noch Tageskarten für 1,50. Was mich schon als erstes mal irritierte, weil der Ausverkauf angeblich war. Ja. Weil da ist überhaupt nichts los in der Festung. Ich guckte da so rein und es war auch wirklich ernsthaft. Du kamst ja vor wie auf dem Lost Place. Da können die aber gar nichts für, die Owner. Das Wetter war auch derart scheiße. Ich bin auf dem Motorrad hingefahren und selbst die Autos fuhren auf der Autobahn teilweise 60, weil es wirklich derart gegossen hat. Unfassbar. Naja, man muss es ja mal so sagen, wenn man das Event auf 3 Tage ausdehnt, Freitag, Samstag, Sonntag. Das gibt Stade nicht her. Richtig, und ich glaube, heute wird es entsprechend auch voll werden. Denke ich auch. Also da sehe ich auch überhaupt keine Bedenken. Das einzige Problem ist wirklich das Wetter heute. Wenn das da so bleibt, der Boden ist gestern schon matschig gewesen. Das könnte schwierig werden. Mal gucken. Ich gehe da hin, esse meine Bratwurst, nehme mal die Eindrücke so auf. Ja, da bin ich gespannt auf deinen Bericht. Auch entsprechend vielleicht auch berichten, ja. Wenn es sich lohnt. Tut's bestimmt. So, was habe ich denn noch Schönes? Der Where I Go ist fertig, habe ich aber schon gesagt. Radio haben wir auch berichtet. Ich weiß auch nicht, wenn diese Radio- und Fernsehberichte über Stade, ob die auch über diesen Mottwald berichten und über geklaute Bilder bei Earthcatcher. Ich ist mir ja unklar. Aber so kleine Seitenhiebe muss ich mir ja gönnen. Naja, also Radio und Fernsehen sind ja eher meistens neutral. Und wenn du mal irgendwo einen Fehler gemacht hast, ich hätte da nicht anrufen sollen und da nochmal extra auf hinweisen. Das ist wohl. Ich war gut, haben gesagt, hör mal, das Event interessiert doch keiner, aber wenn ihr mal berichtet über diese Mottwald-Geschichte. Hast du 10 Fragen hingeschickt, so ganz. Ganz unauffällig. Ganz genau. Unauffällig. Erstmal, wer seid ihr? Stellt euch vor. Ihr wollt Quote? Ich wüsste wie. Nein, wollen wir auch nicht weiter drauf rumhacken, sonst kriegen wir nur wieder Schimpfe. Und das stimmt ja auch. Also gestern hatte ich ja nun 50 Minuten Gründel vor dem Mikro wieder und habe auch so gedacht, er hat ja nicht Unrecht. Und er hat auch nochmal den Abschlusssatz gebracht mit dem, denkt man dran, ist alles ein Hobby und seid mal lieber zueinander. Und irgendwann hat er ja auch recht. Müssen wir uns vielleicht auch mal ein bisschen dran halten. Ich finde so, das kann man natürlich machen. Das ist auch durchaus legitim, das so zu sehen. Ja. Aber ich finde, so ein Hobby, das so vielfältig ist, hat immer Reibung. Ja. Und nein, sagt er aber auch dazu, das muss es ja auch geben, sonst wäre es ja langweilig, wenn alle jetzt so brav wären. Dann, Genau. Und ich erinnere mich da an Podcasts im Geocaching-Bereich, die Friede, Freude, Eierkuchen immer bringen und die nächste Verlosung bringen. Oh. So ein bisschen Reibung gehört dazu und letztendlich macht das ja auch die Würze dieses Hobbys aus, womit ich dann gleich mal zum April-Scherz überleiten würde. Wobei war da auch mir noch ein bisschen Reibung ist jetzt bei uns auch schon, da sind die ersten, die liegen jetzt schon wieder unterm Radio. Also ja, das müssen wir dann auch mal zugeben, dass wir natürlich auch manchmal ein bisschen bewusst. Ja. Das mit in der Show ist viele Show, das haben viele, das begreifen sie, das wollen sie aber auch nicht begreifen. Ich finde es ja okay, wenn einer sagt, er findet uns scheiße und hört uns, weil er sich so schön drüber ärgern kann, ist auch okay. Da haben wir ihn doch auch Freude gemacht. Ja, bei uns ist ja dann auch abgearbeitet. Wir haben ja dann nicht noch. Wir sind los, genau. Die Hörer haben es. So uns geht's gut und wir müssen dann nicht nochmal nachtreten. Ja, und. Jetzt wird mir natürlich wieder einer sagen, ja, aber ihr habt schon wieder gegen Stahl. Ja, das ist auch bei mir persönlich geworden in dem Moment, wo ich echt freiwillig gesagt habe, ich komme nicht, ich gebe die Karte zurück, wir schreiben nichts mehr und sie loszieht und die Leute per E-Mail also erstmal darüber aufklärt, wie scheiße ich bin und dann bei auf dem Stadtpark-Event noch reinpostet, wir würden das übernehmen wollen. Nee, da war ich nicht der Erste, der nachgetreten hat. Das muss ich nur noch mal so einstreuen. Aber da wollen wir jetzt auch endlich, sind wir jetzt auch mit durch. Also Stade ist nach diesen Wochen in der Ehe erledigt und da werden die beiden ohne sich Neues einfallen lassen, um bei uns wieder aufzutreten, bin ich mir sicher. Lass mich mal ganz kurz noch etwas im Thema nachtreten und wie die Community so tickt. Ja. Weil wir hatten ja diesen phänomenalen April-Scherz von Groundspeak mit ihren man kann jetzt drüber denken, was man möchte, aber die Listings waren toll, wenn man sich die mal durchgelesen hat, auch die, kurz zusammengefasst, es war ja so Geocaching künftig im Weltall und gerade weil wir im Weltall sind, haben wir natürlich da auch Geocaches hingelegt und da die Groundspeak-Karte natürlich nur die Erde abdeckt, hat man dann praktisch die irgendwo in einem Ozean lagen, die dann so in Form eines Planeten, aber de facto waren sie im Weltall und haben so viele versteckte Gags drin gehabt. So, ja. Jetzt haben natürlich ganz, ganz viele super Gags, super toll, lustig, ich habe gelacht, found it. Also ich habe das nicht verstanden, weil letztendlich findet man ja einen Geocache erst, wenn man sich ins Logbuch eingetragen hat und dann kann man überlegen, ob man online loggt oder nicht. Ja. So habe ich das dann auch entsprechend beschrieben. Es gab nicht, man hätte natürlich auch mit einer Note einfach loggen können. Wobei das Fahren fand ich auch nicht so schlimm, weil ich auch davon ausgegangen wäre, die wäre jetzt am nächsten Tag gelöscht worden. Ja, das haben wir, ich glaube, Groundspeak ist noch gar nicht mal davon ausgegangen, weil so, sie ging ja einfach aus. Vielleicht auch ein bisschen naiv. Dass alle Notes schreiben. Nee, du loggst so ein Geocache nur, wenn du auch vor Ort bist. Ja, okay, ja. Okay, ja. So, und so ist ja auch die Regel Nummer 1. Aber okay, ich habe da meine, mein entsprechendes Facebook-Post gepostet und habe da natürlich, ja, sieht das mal nicht alles so eng. Oh, wie könnte man sich nur über die Statistik aufregen? Ihr seid ja die Verklemmten. Okay, habe ich gesagt, nehme ich mal zur Kenntnis. Wie auch immer. Dann kam mir Groundspeak, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil es auch 3 Millionen Anfragen gab, weil sie wirklich welche aufgelegt haben. Mit dieser Info, ja, okay, wir löschen es nicht, weil es ja auch ein bisschen, aber wir wandeln es in Notes. Auch, ja. Ja. Weswegen ich mir dann gedacht habe, okay, wenn sie es so machen, man hätte das Listing auch sperren können, aber so weit haben sie wahrscheinlich in Seattle nicht gedacht, bevor man es rausbringt. Ja, dann hätte gar keiner locken können. Aber egal. Und dann fand ich es eigentlich, es gab eigentlich eine Menge schlechtere April-Scherze. Ja, so, allerdings. So schlecht fand ich ihn dann nicht. Und letztendlich muss man es ja auch mal so sehen. Ich habe es dann gesagt, okay, eigentlich so schlecht ist er nicht. Wenn ich mir das anschaue, dass dann pro Cache, ich weiß gar nicht, wie viel waren es am Ende, 800 Logs. Ja, irgendwie so. War eine Menge, so, ja. Leute da das als Found gelockt haben, sind ja immerhin 800 drauf reingefallen, weil bestimmt hat sich nicht jeder das Listing durchgelesen oder meinte es machen zu müssen. Fand ich gut. Jetzt kommt aber die Umkehrschluss. Jetzt kamen die Leute, die mir vorher auf Facebook gesagt haben, man soll sich mal nicht so aufregen und Statistik, ja. Mussten mich jetzt angehen, hey, dass ich ja so wunderbar Statistik-Nerd werde und mir jetzt sicherlich einen runterhole, weil es jetzt alles Not sind. Nein, nicht. Ich fand es einfach gut. Ihr müsst es einfach akzeptieren. Ja, ja. Ihr seid auf diesen Gag hereingefallen. Ja, du hast verarscht geschrieben. Ich glaube, das haben sich viele zu Herzen. Die haben gedacht, du meinst, ja, weil das wurde sofort auf das Wort reduziert. Nein, weil ich auch gedacht habe, was wollen die denn jetzt eigentlich? Du hast doch gar nichts Böses geschrieben. Bis mir das irgendeiner hat das so ein bisschen in seinem Listing. Da wurde mir klar, Mensch, die sind alle beleidigt, weil du meinst, sie hätten sich verarschen lassen. Ja, aber du kannst doch nicht in, weiß ich nicht, 10 Posts vorher schreiben, man soll das alles ein bisschen locker sehen und dann nicht mehr so locker. Lass doch den Hinweis gelten. Wir haben alle gelacht. Nee, der Skandal ist ja auch unter anderem, das wurde zwar alles in Notes umgewandelt, aber die Souvenirs, glaube ich, nee, die Souvenirs nicht, die Länderpunkte sind, glaube ich, geblieben oder irgend so ein Scheiß. Ja, aber die werden ja bei Groundspeak, die machen ja ein monatliches Update, da spüren sie raus. Ist mir letztendlich... Also ganz ehrlich, ich hätte das so schon deswegen nicht gemacht, weil ich mir die Statistik nicht versauen will. Ich will doch gar keinen Länderpunkt, wo ich nicht war, was soll denn das? Ja, ist mir letztendlich jetzt auch bewusst, aber interessant war, dass es jetzt nur noch... Ich glaube 600, das nimmt immer kontinuierlich ab, diese Notes. Scheinbar haben da ein paar Leute jetzt dann doch, oh Gott, ich ziehe mich zurück. Die wollen da nicht erwischt werden. Also vielleicht war die Vermutung doch so richtig. Und ganz ehrlich, Jungs, ich meine, wenn du aufs Klo gehst und du nimmst eine Klobürste, ja, und du putzt dir mit den Klobürsten die Zähne, dann kann ich das sehen und mich totlachen. Ich kann darüber aber auch was erzählen und sagen, pass auf, Klobürste so nicht, wird ein bisschen anders benutzt. Ob du das nun jetzt aufnimmst, alles metaphysisch, ich bin auf der Meta-Ebene jetzt gelandet, oder nicht, ist mir egal. Aber ich lache trotzdem im ersten Moment drüber und so lache ich auch über sowas. Ja, ich kann, also die Aufregung ist mir auch alles, ist nicht nachvollziehbar. Aber es ist, du kannst auch machen, was du willst. Das haben wir vorhin übersehen, sehe ich gerade. Auch in Stade ist ja nicht anders. Also, da wird sich ja auch über Sachen aufgeregt, wo ich auch denke, du lass die doch auch mal, weißt du? Ich mag es aber auch nicht, ich kritisiere auch gern. Aber ich fange jetzt auch nicht an zu kritisieren, nur weil ich die Leute nicht mag, sondern dann versuche ich aber auch schon nur das zu kritisieren, was mich interessiert. Da kam in dem Interview oder in diesem Fernsehbericht oder Zeitungsbericht, Fernsehbericht habe ich gar nicht gesehen, aber Zeitungsbericht, dass die Stader wohl umsonst rein dürfen, die da wohnen. Dafür ist ein Kontingent freigehalten worden. Ja. Da wurde sich jetzt aufgeregt, ja, die Karten alle verkauft, aber Muggels dürfen da rauf. Ja, finde ich jetzt auch ein bisschen unglücklich. Thema wieder außen. Ich hätte es mir einfach verkniffen, das zu veröffentlichen. Mein Gott, reicht, wenn die Starter das wissen. Aber mein Gott, ist doch okay. Das ist halt die Stadt Stade, die will das mit Sicherheit. Die sagt, hört mal, ihr könnt das nicht so geschlossen machen. Zumindest die aus Stade müssen dahin dürfen. Sich da jetzt auch schon wieder drüber aufzuregen, ist mal so, wo ich denke, ah, wie gesagt, ich hätte es nicht verkündet weiter. Ich hätte es einfach für mich behalten und dann ist es auch gut. Aber sich darüber aufzuregen, an der Stelle verstehe ich dann auch nicht mehr. Das geht an mir vorbei. Außerdem ist es ja bei jedem Event so, zumindest die Helfer kommen ja eh kostenlos hinein. Und wenn du diesen Kreis jetzt erweiterst, ich glaube, die hatten auch die Anzahl der Karten gesagt. Ne? Andererseits, was soll ich mich als normaler Mensch bei so einem Mega hinbewegen? Was ich übrigens bei Facebook, also die Community, wir sind da jetzt sehr breit gefächert, das merkt man auch immer, es ist alles dabei von, ja, ich sag's jetzt nicht, aber wir sind breit gefächert. Ja, es ist alles dabei. Mir ist es nämlich aufgefallen bei deinem Post, als du da irgendwie gesagt hast, sehr gut dargestellt. Du cachst, hast irgendwie geschrieben, du cachst seit 2004, ist das richtig? Ja. Und da hast du schon viel erlebt, wo dann die nächste Antwort gleich drauf wäre, ja, hier schon wieder auf Altcacher machen oder uns Newbies runterbächen. Da musst du mir fünfmal durchlesen. Da steht gar nichts drin, da steht nur drin, ich cache seit 2004 und jetzt, bis jetzt hat sich das sehr viel verändert, das Hobby. Und das muss man halt auch mal so akzeptieren. Ja, aber wie soll ich es auch so schreiben? Das habe ich auch, ich habe auch mal das Gefühl, dass das wirklich mehr so, das ist echt der Neid. Die haben diese Zeit nicht erleben können, das ist ja auch nicht schlimm, das ist aber halt so. Und natürlich hat sich für mich das Cachen viel mehr verändert, als einer, der 2008 angefangen hat, weil 2004 konntest du den ganzen Tag über Lost Place laufen, warst alleine und das war problemlos. Das ist, ich hau das ja auch nicht als, ich bin der King, weil ich schon so früh angefangen habe raus, sondern wenn wir darüber sprechen, wie sich das Cachen verändert, ja, dann seid doch froh, dass schon ein paar länger dabei sind und das mal auch wirklich beschreiben können. Also ich sehe das Problem. Gestern saß ich beim Gründel, der 2002 angefangen. Deswegen habe ich mir jetzt trotzdem nicht die Augen rausgekratzt. Der hat ja fast in dem Zeitpunkt angefangen, wo ich angefangen habe. Mit Nachdenken darüber. Nee, jetzt war der 2002 angefangen und hat bis heute 300.000 Pfund. Da sieht man mal, der war von Anfang an Genusscacher, recht? Ja, oder jetzt sieht das Hobby als Hobby, ja? Ja, aber hatten wir uns auch drüber unterhalten. Ist ja in einem anderen Podcast auch drin. Der ist wirklich, nee, der sagt auch so, wir gehen schon nur für spezielle, also sie suchen sich schon meistens spezielle raus. Auch mal, wenn er auswärts ist, einfach irgendeinen, aber im Allgemeinen gucken sie beide, also sie casht auch mit, gucken schon, was sie da so machen. Ist das seine Frau, oder? Ja, also vermute ich jetzt mal. Bin ich jetzt einfach davon ausgegangen, dass das Frau Gründel ist. Ja. Aber die haben, war das jetzt dieses oder nächstes Jahr? Habe ich jetzt schon wieder durch, ich glaube nächstes Jahr. Machen die 7 Wochen Urlaub, das Pack. Sie hat unbezahlten Urlaub bekommen. Oh, ich war so neidisch, ich wollte auch eigentlich haben, mein Chef hat das abgelehnt. Und dann 7 Wochen Skandinavien wandern. Oh. Aber wenn ich Gründe sehe, dann sehe ich meistens irgendwelche Fotos aus dem Auto, weil die übernachten in ihrem Auto. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das 7 Wochen gründe. Ja, aber die zählen ja, die übernachten einmal im Auto und dann geht es ja schon wieder auf Wandertour. Die machen ja meist mehr Tagestouren. Die wollen ja auch Nothing But Stones da diesmal machen. Deswegen hatten wir uns eigentlich getroffen. Ich habe ihm einen USB-Stick mit meinen ganzen Unterlagen mal gegeben. Ja. Was hilfreich ist, sind die Wegpunkte dahin. Weißt du, da gibt es so 15 Wegpunkte, dass du die grobe richtige Richtung findest. Weil wenn du Nebel hast, siehst du diese Steinmännchen nicht. Und deswegen war ich eigentlich da. Also, nee, die 7 Wochen beneide ich sie ein bisschen drum. Muss ich echt gestehen, da bin ich wirklich... Ich will noch mal was erklären, weil es ja... Also nochmal. Ja. Wir heben weder den Genusscacher, noch den Wandercacher, noch den Statistiker hervor. Wir sind wahrscheinlich beide durchaus mal für einen Wandermulti zu haben. Aber wir verurteilen auch keinen Statistiker, der sagt, ich muss jetzt hier 28.000, 29.000, 30.000 Pfunde haben. Mir geht's, ich nehme alles mit. Wir verurteilen nur einen Typ, der 30.000 Pfunde hat in 2 Jahren, der sagt, na, ich bin Genusscacher, mir geht es nicht um die Zahlen, weil das beißt sich so ein bisschen. Ja, es geht eigentlich, stimmt, das hast du gut gesagt, es geht eigentlich nie um das, wie die Leute cachen. Das verstehe ich zum Teil nicht, ist mir aber egal, das sollen sie selber wissen. Ich mag diese Verlogenheit nur nicht, das ist genau der Punkt. Also ich soll doch einer von mir aus 30.000 im Jahr machen. Aber dann soll er sich bitte auch hinstellen und sagen, ja, ich bin geil auf die Punkte. Er soll mir doch nicht erzählen, ach, ich finde es so schön zu wandern. Das ist doch einfach Schwachsinn. Also so leid es mir tut, aber klar gibt es so paar weniger Ausnahmen, will ich vielleicht noch nicht, ich weiß, kann ich schwer beschreiben, aber wenn ich mir jetzt angucke, wie Sobo, der hat extreme Pfundzahlen, der ist aber auch Rentner und hat Wohnmobil, fährt das ganze Jahr durch ganz Deutschland zum Cachen, da kann ich sogar noch nachvollziehen, wie die Pfunde zustande kommen. Hat der so einen riesen TB hinten drauf? Das weiß ich gar nicht. Weil an dem bin ich scheinbar letztens vorbeigefahren, weil ein Wohnmobil auf der Autobahn irgendwo mit so einem riesen TB hier irgendwo im Norden. Glaube ich bei ihm nicht. So muss er dezenter. Der haut auch mit seinen Funden nicht um sich und so. Das ist einer, der eigentlich erst. Bei dem, weil ich ihn jetzt lange kenne, weiß ich auch, der liebt wirklich das Cashen. Also geht es wirklich nicht um die Fundzahlen. Da, bei dem das einer der wenigen, wo ich mir wirklich auch absolut sicher bin, dass der in jeder Dose war. Aber wie gesagt, der lebt das auch komplett mittlerweile als Rentner. Ja, als Rentner kannst du das. Und der ist als Rentner ziemlich nah an der Technik vorbei. Ich habe den letzten mit so einem Roller gesehen. Ja, der ist eben auch Fahrräder und so. Also der hatte dieses Klapprad von Birdie, bevor ich wusste, was das überhaupt ist. Also von dem habe ich sogar den Tipp, dass Birdie geile Klappräder baut. Nee, Sobo ist immer ganz weit vorne dabei. Der hat beim Coinfest in Köln damals 2011 ist beim Bus der Scheibenwischer ausgefallen. Die wollten das abbrechen, die Tour. Heike saß in dem Bus. Und dann hat Sobo mit, ich glaube mit Apfel die Scheibe eingeschmiert, damit konnten sie weiterfahren. Das hat tatsächlich funktioniert. Der war ja wohl irgendwie mal Ingenieur auf Bohrinseln und sowas. Also der weiß schon, was er tut. Der hat schon was in der Birne. Merkst du eigentlich, wir sind jetzt gerade auf Flüsterasphalt unterwegs. Das ist deutlich ruhiger. Ja, stimmt. Kostet bestimmt wieder das Zehnfache. Wir kommen aber auch gar nicht. Wir müssen auch ein bisschen Alter, über unsere wir haben auch erst eine halbe Stunde rum. Also. Ich habe auch gesehen, dass das Evernote an der Stelle wieder scheiße funktioniert oder ich was falsch gemacht habe. Egal. Es gibt ein Event GC6EDW3. GC6EDW3, Martins erstes Event in Nordrhein-Westfalen findet hier statt. Ich habe gedacht, mir fällt ein Ei aus der Hose. Von Martin? Ja, nee, der heißt Martin ja, 2867. Ja, okay, erzähl mal. Das findet in seinem Laden statt und er kann so und so viele Leute betreuen und alles so steht da drin. Also es ist am Listing völlig ersichtlich, dass er in seinem eigenen Bistro ein Event macht. Ach, im Bistro? Ja, ich frage mich ganz ehrlich, ich gönne ihm das. Also es geht wieder nicht darum, dass man ihm das nicht gönnt, aber sonst wird immer rumgenölt von wegen Kommerz darf gar nicht und du darfst nicht mal einen Link auf den Laden setzen, wo du essen gehst. Und das ist kein Kommerz-Event? Ja, das ist aber so eine Abwägungssache. Wenn du ein Event machst, musst du eh in irgendeine Gaststätte hinein. Und ja. Wenn er das jetzt als, er hat ja ein Geocaching-Motto sich sicherlich gewählt. Natürlich sollen die, ist ja kein Zwang da was zu essen. Die Leute werden es wahrscheinlich machen. Der erhofft sich da auch was. Ja, klar. Aber er ist ein, ich habe mich sowieso gewundert, warum es sowas noch nicht gab. Und er ist wahrscheinlich Gaststätten-Nutzer. Ich glaube, was anderes. Nee, er ist der Betreiber. Besitzer ist er, ja. Besitzer, genau, sorry. Ich glaube, es wäre was anderes, wenn es jetzt ein Schuhladen wäre. Und der die Leute in seinen Schuhladen bringt und da ein Geocaching-Event abhält, dann wäre ja dieser Verkaufsansatz weit ab vom Geocaching viel größer. Ja, will er Wanderstiefel verkaufen, dann ist das auch wieder was mit Geocaching. Also ich finde die Entscheidung, das Event zu publishen, schon echt schwierig. Nicht für mich, aber ich kann mir vorstellen, dass dafür für ein Gehacke losgeht, wenn jetzt der Nächste wieder so ein Event in der Art, das wirklich Kommerz pur ist, macht. Also, boah, ich... Ja, aber das... Boah. Gerade an dieser Single ist ja die Entscheidung der Reviewer stark unterschiedlich. Die ja, diese sagt, Willkür. Ja, genau. Da haben wir sie wieder. Der eine erlaubt noch nicht mal Links auf die Gaststätte, der andere erlaubt nur Links auf die Speisekarte und der nächste erlaubt alles, was du reinschreiben kannst. Also, da würde ich mich in ihrer Stelle aber nochmal zusammensetzen. Also, ich finde das echt heftig. Also, das ist schon, also ich, wie gesagt, mich stört das gar nicht, sollen sie es auch publishen, also ich entscheide auch selber, ob ich hingehe oder nicht, aber das ist für mich, also mehr Kommerz geht gar nicht mehr. Da stellt einer die Wände an, um Geld zu verdienen, Punkt, nichts anderes passiert da. Ich wäre ja gerne mal auf so einem Reviewer-Treffen oder mich würde mal wirklich interessieren, tauschen die sich nur auf ihren, wo sie dann wieder on Tour sind, auf so einem Treffen oder auf den Megas, den Megas wahrscheinlich nicht, tauschen die sich über solche Problematiken nur auf so einem Event aus oder nutzen die wirklich ihr Forum oder tauschen sie sich dann innerhalb ihres Bundeslandes aus? Diese Abweichungen? Ich glaube, ich habe mal gehört, dass über das Forum ganz, ganz viel passiert. Die Treffen ist wohl nur, da wird sich volllaufen lassen in der Sauna und dann Gruppensex oder so ähnlich. Ja. Nee, aber ich glaube, da passiert, glaube ich, ganz viel über das Forum. Sind alle gleichgeschlechtlich, oder? So, Reviewer. Ich glaube, das passiert tatsächlich viel über die Foren. Ich glaube, die Treffen sind auch, also wenn ich dabei wäre, wäre es mir auch so, dass ich die Treffen eher so sehen würde, dass man sich einfach mal kennenlernt. Ja, aber ganz ehrlich, über so ein Forum, da kannst du ja höchstens eine Richtlinie, aber dann wird sich trotzdem, geht noch nicht, dass du über ein Forum sagst, wir machen das jetzt alles so, weil ein Forum ist ja immer Diskussion. Ja, dann machen wir doch ganz einfach, wir müssen unbedingt mal wieder einen Reviewer befragen, falls du in Stade schon einen sehen solltest. Nee, das ist, glaube ich, Stade ist erstaunlich, wie nenne ich das mal? Reviewer-frei? Nee, nicht nur Reviewer, ja, Reviewer auch, überhaupt ist so Pseudo-Promi-frei. Weißt du, wie ich das meine? Ja, deswegen. Sonst hast du irgendwie auf Events immer so, weiß ich nicht, wegen dem manche echt dahin fahren. Was weiß ich, die einen Film gedreht haben oder ähnliche, irgendwas so. Oder ein Buch vorstellen. Jetzt, immerhin ist jetzt ja da drin, dann ist da schon der Prominenteste eigentlich, den ich kannte, so, wenn ich mir die Listings durchgucke. Na, jetzt gehen wir hin und werten das natürlich. Also ich ja nicht. Also und werte es natürlich auch. Das finde ich übrigens auch ganz gut, dass du die Eier in der Hose hast, da nicht hinzugehen. Ich war gestern kurz davor, auf diesem Plakat zu unterschreiben und das dann aber trotzdem nicht zu locken, aber ich habe gedacht, nein, ich habe das versprochen, die sollen in Frieden ihr Event haben. Deswegen bin ich auch, als Gerti da in den Wohnwagen guckte, habe ich das gleich, ich saß so, dass er mich kaum sehen konnte und habe mich da auch im Rückstand gehalten. Die sollen ihre 3 Tage genießen. Also ich sag ja, ich muss ja jetzt nicht nur, weil die meinen, mich nochmal anschießen zu müssen, noch wieder zurückhaken, sondern sollen die 3 Tage genießen. Die haben, ich habe jetzt mit Team Spikeman beim Wandern drüber gesprochen. Wir waren uns nicht bei allem einig, weil ich immer noch der Meinung bin, dass so viel Arbeit auch nicht drinsteckt. Er sagte ja. Aber wo er recht hat, ist, sie sind immerhin die Ersten, die überhaupt mal an der Grenze Hamburgs mega hinbekommen haben. Das muss man ihnen schon echt mal lassen. Ja, insofern hätte ich ihn da ruhig reingerufen und gesagt, hey, Gerti, komm rein, isst noch eine Wurst mit. Ich bin ja voll. Nee, ich dachte mir, ach, lass mal. Schmelli guckte da auch kurz rein, wollte noch Fotos von irgendwie, ich weiß gar nicht, von was, von Gründel oder was machen, keine Ahnung. Ich habe auch so wieder verpasst, ich habe kein Foto von den beiden Gründels gemacht, ich habe mich einfach nur eine Stunde mit denen gut unterhalten. Da warte ich einfach echt nochmal drauf, dass ich irgendwo auf dem Event gehe und oh, da, der berühmte Podcaster, Foto mit mir. Das fehlt doch. Weil das habe ich mal irgendwie auf dem Mega mit Stashlab. Das Stashlab, das ist ein Reviewer. Komm, lass ein Foto machen und der mit Tracking-Nummer. Ja, das finde ich gut. Hast du denn als Übersetzer kein so ein Volunteer-Schild? Klar habe ich das. Ja, dann musst du dir auf Events anklappen. Dann kommen die Leute. Die wissen ja nicht, dass du kein Reviewer bist. Zurück nochmal. Nochmal, der obere Reviewer, die das letztendlich entscheiden können, ist ja Abroff. Also könnte er ja eigentlich nur, weiß ich gar nicht wie. Also das würde mich wirklich ist mal interessieren. Ist der obere? Nee, wir machen nochmal, irgendwann holen wir uns nochmal irgendeinen. Ja, ist nicht, ja, also ein Reviewer befolgt die Regeln. Pass auf, mach das doch nochmal anders. Schreib dir das mal auf, wo willst du denn? Ja, wir müssen auf die andere Seite. Ach so, schreib dir doch mal diese Fragen auf. Weil dann kommen wir nämlich, das ist jetzt, boah, ich habe auch mal eine Überleitung hinbekommen. Schreib dir diese Fragen alle auf, gib mir die mit. Ich fahre nämlich zu GC6CPWA. GC6CPWA, 50 Jahre Mixi. Das ja. Event des Jahres sozusagen. Ja. Mixi TV wird, nee, Mixi TV nicht, aber Mixi wird 50. Ja. Gut, ist auch so ein Event, was wieder für Reibung sorgte, nachdem er Sponsoren suchte für seinen 50. Geburtstag sozusagen. Aber fand ich jetzt auch gar nicht so abwegig. Aber ich mag diesen Typ einfach wieder, dass sie da sein, wie er will und ob ihm die Filme gefallen oder nicht. Der gibt alles für die Community und ist echt bemüht und macht und tut seit Jahren. Und ich finde diesen schwäbischen Dialekt auch immer ganz, ganz angenehm. Aber versteht man den Inhalt nicht, wie ich es nicht so. Ja, aber wenn du Geburtstag feierst und das groß feierst, dann kommen ja normalerweise viele Leute, die ich kenne, und bringen viele Geschenke mit. Du bringst ja wahrscheinlich unseren Token mit. Ja. Ja. Jetzt kommen ja viele Leute, die dich nicht kennen, sondern die dich nur als Gestalt über diesen YouTube-Channel wahrnehmen. Ja, stimmt. Und bringen halt wenig Geschenke mit. Insofern, warum nicht sagen, hey, wenn da einer was irgendwie sponsern möchte oder sich da hinstellen will, warum denn nicht? Ich fand das auch wieder okay. Ich sage, das ist so das, wo die Geocacher ist auch so echt so eine Community, die suchen auch verzweifelt nach irgendwas, worüber sie sich aufregen können. Ist aber auch okay, weil wenn sie Bock drauf haben, sollen sie auch machen. Letztendlich kratzt das doch keinen am Arsch, was naja, wir da alle ich glaub, was wir da die Geocacher sind sehr sensibel gegenüber Commerce. Ja. Und, aber wir sind auch nicht mehr, wie du schon richtig sagtest, im Jahre 2004, sondern ein paar Dinge haben sich geändert und ein paar finde ich jetzt auch nicht. Man muss ja nicht an den Haaren herbeiziehen, dass das jetzt Commerz ja ist. Aber wobei, wir hatten gestern ja gerade beim Gründel, habe ich ihn auch mal zugefragt. Ich, das konnte er aber auch nicht so richtig beantworten. Mal kurz, Erotik Ego. Oh. Warum ist er eigentlich der Einzige, der das darf? Hast du mal ein negatives Wort über den Gründel gehört? Also gar nichts. Obwohl er ja letztendlich auch Geld damit verdient. Ich finde das auch völlig okay, der schreibt ja auch gute Bücher, aber da hat noch nie einer gemeckert, komischerweise. Ja, das ist, ich glaube, so, weil wenn du schon sehr, sehr lange dabei bist und einmal so ein Buch geschafft hast, was dich ja wirklich einführt, dieses Geocaching 1 oder wie auch immer. Ja, okay, daran kann das natürlich auch liegen, ja. Dann, und der macht ja eher so Sachbücher. Ich glaube, ich habe dich viel zu leise eingestellt. Egal, ich muss nachher irgendwie, den meckern wieder alle, macht nichts für Outdoor, ist nur schwierig. Muss ich nur mal so einschleunen. Der macht ja Sachbücher. Ja, wobei Geocaching tatsächlich wohl der Hauptbereich ist, habe ich auch mal gefragt. Also da ist eher das, was sich verkauft. Ja, und deswegen meckert keiner. Ja, aber finde ich trotzdem komisch. Also fiel mir nur so auf. Wie gesagt, ich gönne ihm das auch. Ich mag den auch. Also das ist auch so. Die sagen mal, ja, was willst du bei Mixi TV? Ja, ganz einfach. Ich ziehe da virtuell den Hut bei Mixi TV, weil ich das einfach klasse finde, was der da macht. Völlig egal, auf welchem Niveau das stattfindet, aber der gibt alles. Das ist das Entscheidende. Das ist genau wie unser Stadtpark-Event. Das ist ein Owner, der alles gibt. Da ist mir doch scheißegal, ob der eine Schreib- oder Leseschwäche hat oder nicht. Der Mann ist einfach klasse und der setzt sich ein. Also gehe ich da hin. Genauso mache ich das jetzt bei Mixi. Und da werde ich ja ein paar Reviewer treffen. Ich hatte ja erst geguckt, wie kommst du da hin? Nach Karlsruhe ist ja auch wieder der Arsch der Welt von uns aus. Da lese ich, es gibt einen Flughafen. Ja, das war so ein leiser Irrtum. Das ist dann Baden-Baden. Ja, das ist wie Frankfurt-Hanau. Ja, genau, so, sowas ja. In der Art. Da hätte ich irgendwie 80 Kilometer Anfahrt. Das hätte es jetzt auch nicht gebracht. Zug ist irgendwie 8 Stunden. Ich steige schon ungern ein in den Zug, weil da so viel Gepöbel oftmals drin sitzt. Ja, ist das nicht Flughafen Stuttgart? Und dann fährst du noch eine Stunde oder zwei? Ja, ist aber auch halt über eine Stunde Fahrt. Und jetzt ist es Flughafen Stuttgart geworden. Und wir missbrauchen dann einfach wieder die Schlemmerkescher, die wir dann gleich besuchen. Dürfen dann wieder Taxi für uns spielen. Tut mir auch leid, aber irgendwie mussten wir missbrauchen. Nee, und vielleicht schreibe ich das wirklich auf und du machst das nicht in einem Interview, sondern gibst denen die Fragen so, dann können die beantworten. Weil vor der Ruhe, ja. Weil vor der Kamera, habe ich jetzt mal gesagt, vor dem Mikrofon, ist ja immer so ein bisschen... Ja gut, die beiden sind erfahren bei uns, aber nee, du hast recht, das ist eine gute Idee. Das können wir insgesamt vorher auch schon erledigen. Ich kapier's, das. Ich habe schon die nächste Frage. Gibt es irgendwie so einen Kodex, dass man da sich nicht äußern darf? Und wenn man sich dann äußert, dass das in Stein gemeißelt ist? Man kann da auch sagen, ja, ich habe mich dazu geäußert in einem Interview und war mir nicht ganz klar und habe mich dann entsprechend auch mal geirrt. Ich glaube, die werden die gleiche Problematik haben wie die Geocacher auch. Da wird auch aufeinander rumgehackt werden. Wo ist denn eigentlich das Event? Ja, ich habe die Koordinaten nicht eingegeben. Also mal gucken. Es ist irgendwo ein TB. Also hier sah schon fast aus, ne? Nichts passiert. Wie spät ist es denn? Viertelstunde vorher. Oh, dann haben wir noch ein bisschen Zeit zu gucken in Ruhe. Hast du denn die Koordinaten? Ja, muss ich gleich mal GPS-Gerät rauspulen. So, ich stelle mich mal ganz entspannt jetzt hier hin. Dann gucke ich erstmal, wo es ist. Da steht schon einer. Der hat ein Handy. Ja, das ist ja schon mal sehr gut. Da steht ein TB, ist auch gut. Vielleicht läuft ja auch da noch ein Frosch lang. Ja. Ich muss das mal anders ablegen. Also, Jungs und Mädels, wenn die Audioqualität mal wieder scheiße dieses Mal ist, ja, shit happens und wir wollen Outdoor trotzdem weiterhin auch ab und zu machen. Jürgen hat mich, Jürgen, das ist, weil mein Bruder so heißt. Jürg hat mich wieder runtergeregelt. Das heißt, ihr versteht mich wieder nicht. Nee, wir haben nur dieses eine Mikro, das ist das Problem. Das kann ich ja nicht rum und drehen. Das geht nur in einer Laune. Ich muss das mal zusehen, wo ich das... Muss ich es hier rübernehmen? Ja, so dürfte das dann, würdest du lauter sein etwas. Hier sitzen neben uns sitzen auch drei Leute im Auto. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt das Event, dass keiner mag, sich vorher aussteigen? Die nehmen das auch auf. Was haben wir denn sonst noch? Können wir in der Zeit schon mal gucken? Ja. Pro Argumente Kurz-Event passt ja wie Arsch auf Eimer jetzt. Also bei Facebook kam eine Menge. Warum sollte man 30 Minuten Event gut finden? Ich tue mich mit der Frage echt schon schwer oder mit der Beantwortung. Aber, 21 Meter, Alter, du hast aber... Habe ich gut geparkt also in die Richtung? Das nenne ich aber mal. Wollen wir da mal hingehen? Ja. So, soll ich das Teil jetzt hier mitnehmen? Ja, nimm mal mit. Wir nehmen noch auf, bis es anfängt. Also wenn das anfängt, machen wir aus, da sind zu viele Handys. Ja, das stimmt natürlich. Die berühmten Podcast... Aus dem Auto rauszukommen, ne? Das ist auch wirklich... Also demnächst kein Ferrari, sagst du. Nee, ich sag doch. Audi A8. Wie professionell wir das heute machen. Ich staune jetzt. 20 Meter. Soll ich mir noch ein paar Token? Ja, stecke ich mir mal ein. Hier ein paar Fan-Token. Was haben wir denn jetzt? Siehst du, da geht's schon los. Um eventuell Trackables, die weiter wegreisen sollen, mitzugeben. Ja, das ist ja... Oh, jetzt bin ich bei einer verkehrt rumgehalten. Dafür ist ein 30-Minuten-Event auch gut. Schreibt. Und sich über... 35 Meter, jetzt hat sich's hier... Ich sollte mein Auto auch noch abschließen. Moment. Ich habe übrigens die Jacke meiner Frau an. Merkt man das? Ein bisschen sehr kurz, ja. Nein, um Trackables weiterzugeben. Jetzt habe ich auch noch die falsche Jacke an. Das ist ja. Ich glaube, wir machen auch jetzt erstmal Stopp, bevor die Leute jetzt alle wieder antanzen und dann, wie gesagt, hier haben wir sowieso Handy einstrahlen. Soll ich jetzt auf den roten? Auf den roten? Ja, auf den roten. Ich kann einfach mal durchgehen, da haben wir die mal vorgelesen. Wir haben ja mal angefragt, gebt uns mal ein paar Gründe für Kurzevents. Da haben wir hier vom Wahlburger, unserem Partner-Podcast, habe ich fast gesagt, um eventuell Trackables, die weiter wegreisen sollten, mitzugeben. Ja, das stimmt. Das haben wir übrigens heute gerade auch getan. Das wird da auch gerade viel gemacht. Das fiel auch auf. Ein Statistikpunkt mehr, das kommt von irgendeinem Dussel hier, nämlich dir. Ein Statistikpunkt mehr ohne viel Aufwand. Ja, das haben wir auch gerade gemacht. Das haben wir auch gemacht. In 2 Minuten. Man muss dazu sagen, ich hatte die Jacke meiner Frau an. Mir ist echt kalt. Ich weiß gar nicht, warum das so kalt ist. So. Wenn man keine Zeit hat und nichts anderes zu tun hat, ist ein schneller Punkt für die Statistik. Ja. Darf ich mal kurz fragen, hast du hier die Caches der Umgebung drauf? Ja, der muss da drauf sein. Echt? Ja. Ja, gut. Sorry, ich hab den. So, was habe ich noch? Nee, das nicht. Und auch da kann man manchmal gut unterhalten. Naja. Doch. Haben wir jedenfalls probiert. Ja, aber habe ich eben schon gemerkt, da kommt doch kein einziges richtiges Gespräch zugange, außer die, die sich sowieso schon kannten. Also ja. Ganz sorry, tut mir leid, aber das war jetzt, ja, das wird wieder gelockt mit fantastisches Event. Der Owner hat das geil gemacht. Es gibt ein Pipi, so ein, wie heißen die? Ein Sitzaufsatz für kleine Kinder, weil wir das... Genau, Klositzaufsatz. Genau. Und darauf wurde unterschrieben. Das fand ich jetzt echt schon cool. Also der Owner hat sich alle Mühe gegeben. Punkt. Das kann man gar nicht anders sagen. Das hat er gut gemacht. Es gibt also ein richtiges Logbuch. Er hat einen Tisch da sogar stehen, um den rum man sich hinstellen kann. Was machst du denn da? Das ist nicht drin. Das ist nicht drin. Ich habe doch extra gestern alle geholt hier aus der Umgebung. Ist ja, das Mystery? Nee, aber der ist ein bisschen weiter weg. Wie heißt der? Ja, ich habe 10 Kilometer Umkreis, glaube ich. Ja, der wird aber 18 sein. Ja, dann habe ich ihn nicht. Genau. Dann muss ich die Wegpunkt eingeben. Genau. So, was haben wir noch? Dann hat Oliver Piepert auch was geschrieben. Mit den richtigen Leuten hat die Länge eines Events nicht mit der Angabe des Listings zu tun. Ja, aber natürlich, so ein Kurzevent lockt natürlich auch schon eine spezielle Klientel, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Bei uns gab es mal ein Event mitten in der Nacht zur Zeitumstellung. Da sehe ich es noch als sinnvoll an. Ja, hat sie recht. Also wo man sich Mitternacht trifft, weil ich meine, ich finde es so Schwachsinn, sich Mitternacht zu treffen. Aber das ist ja okay, wenn die Leute Bock drauf haben. Warum nicht? Und da finde ich dann ein Halbstunden-Event auch völlig okay, ja. Also ich sag's mal so, ich habe schon solche Events erlebt, da war niemand da. Da war auch kein Owner da. Jetzt bei dem, ich meine, Tisch, kleinen Pinkeltopf. Viele Leute auch. Viele, ja, das hängt ja mit Stade zusammen. Warum auch ja, nicht? Ja, aber ja. Es macht mir Spaß, circa einmal im Monat mal eine andere Mittagspause zu haben. Ja, aber ob man dafür einen Punkt vergeben muss, es hat eben was von eben zum Kumpel auf ein Bier. Das finde ich gerade nicht, weil ich habe das jetzt gerade wieder gemerkt. Das ist was mir sowieso mal mehr auffällt. Du kommst gar nicht mehr so sehr ins Gespräch. Die sind alle schon in Grüppchen da und gucken dich kurz groß an, wenn du sie anguckst. Das Einzige, die sich wirklich gern mit dir unterhalten, sind dann Leute, die auch schon mit T-Shirts, wo sie ihre größte Heldentat drauf haben. Ich war beim Elbcash. Der war jetzt nicht aufsehend so, aber du hast nur kurz gefragt und dann hast du den Tag auch gerettet. Also da kannst du dann auch eine Stunde dich einen erzählen lassen. Also das sind die Einzigen, die so offen für alle sind. Ich fand, also... Ja, aber das generell habe ich immer das Gefühl, es ist so schwierig. Also die Grüppchen kennen sich. Ja. Aber miteinander reden ist halt schwierig. Aber ja, auch außerhalb miteinander reden. So ja, dass die, na, ich weiß nicht. Also wahrscheinlich, wir haben es jetzt auch gemacht. Jetzt fahren übrigens auch die Ersten. Wir werden jetzt nicht die Ersten sein, die fahren. Es geht schon los. Nee, einige waren unterschrieben und gingen sofort wieder. Okay. Und das haben fast alle gemacht. Ja. Also ich finde... Jetzt mal ganz vorurteilsfrei, wenn du so auf so ein Event gehst und kein Geocacher bist. Ich zitiere mal meine Frau. Ja. Die sehen alle so mega cool aus, als würden sie die ganze Zeit im Wald übernachten. Ja, ja. Und gucken dich auch so Testosteron gesteuert ja, an. Ja. Aber wenn du den Unterhaltung ranbringst, dann musst du dann schon echt arbeiten, um ja, die Unterhaltung zum ja, Laufen zu kriegen, wenn du die nicht kennst. Das war tatsächlich früher TM besser. Also das war früher anders. Guck mal, hier kommt es schon mit Behang. Hier läuft jetzt, das erwähnen wir mal, Guy One. Oh, bitte nicht, ey, was ist denn das für einer? Das musst du jetzt rausschneiden. Nee, das muss ich nicht rausschneiden. Das tut mir leid, aber nein, ich kenne ihn ja nicht. Vielleicht ist er ein netter Typ. Alleine von der Optik, da kommt einer behängt wie so ein russischer General. Was waren das, Souvenirs oder was? Ich will es lieber gar nicht wissen, glaube ich. Ey. Das sind Souvenirs. Lass uns fahren, bevor ich weinen muss. Das sollten wir auch mal machen. Oh Mann. Sollen wir jetzt fahren, ja? Ja. Also ich starte mal. Hast du jetzt Lautstärke, wird es jetzt wieder etwas lauter. Ja, das ist egal, das geht so. Damit müssen die Leute jetzt leben, fertig. Ja. Ich habe das letzte Mal reingehört, das Autogeräusch ging eigentlich, das war gar nicht so tragisch. Wir haben das ja schon mal gemacht, als wir da... Was ich dazu sagen wollte, wir fahren jetzt eher, aber wir waren auch 15 Minuten eher da. Also wir haben es tatsächlich auf 25 Minuten gebracht. Ja, rund 25 Minuten. Ihr merkt auch, wir Ja. Der Witz ist ja schon mal, jetzt ist da vorne das Event, ne? Und hinter dir steht schon die nächste Gruppe mit 5 Leuten, ja, einzeln. Die stehen jetzt alle in Grüppchen verteilt hier rum. Ist ja nicht so, dass alle zusammenstehen würden. Aber du wirst sie auf jeden Fall erkennen, das ist tatsächlich so. Ja, ja. Leicht, aber ich wollte sagen, aber auch wir zimmern uns unsere Begründung zurecht, warum wir jetzt schon das Event verlassen. Da brauche ich mir gar nicht zurechtzimmern, weil ich das einfach Schwachsinn finde. Also kann man machen. Die Begründung habe ich hier auch mal grob angerissen. Eine war übrigens auch noch im Ausland, um mal kurz kennenzulernen, Leute vor Ort. Das stimmt, das habe ich auch gemacht. Das, ja, fand ich auch sinnvoll. Das kann durchaus gut aber sein, sowas, ja, wie dieses Event ist für mich sowas von völlig sinnlos. Das kann ich gar nicht beschreiben. Also wie gesagt, das muss man ja aber trennen. Das werden die Leute sowieso wieder nicht machen und einige werden wieder rumeiern. Es geht mir nicht darum, das schlecht zu machen oder dass das nicht stattfinden soll. Sollen sie doch ruhig machen. Für mich, ich habe es mir jetzt angeguckt. Wir sind da objektiv diesmal rangegangen. Ja, wir waren auch da. Und wir haben jetzt, oder ich habe jetzt zumindest für mich festgestellt, nee, danke, das war das Letzte, was ich davon gemacht habe. Der Owner hat das Beste draus gemacht. Ja, absolut. Aber 90% kommen oder schreiben und gehen. Und die anderen stehen jetzt teilweise in Grüppchen gar nicht mehr da vor Ort. Also ich weiß nicht, was der Sinn dieses Events ist. Die kennen sich ja aus Hannover und so weiter. Ja, aber und dann treffen sie sich hier und auf dem Restplatz, um sich eine Viertelstunde zu unterhalten und weiterzufahren. Also das klingt mir echt sinnvoll. Nein, ich meine, ich glaube, der Sinn ist dann auch tatsächlich, den Punkt mal mitzunehmen. Ja, ja, genau. Das muss man auch einfach so und sagen. Und dann finde ich es in Ordnung. Es geht hier einzig und alleine um diesen Punkt und nichts anderes. Sorry, ey. Und das sehe ich jetzt auch gar nicht so als so kompliziert an, weil auch jeder von uns fährt ja irgendwann mal einen Cash an, um den Punkt mitzunehmen, der da in, ja, der Nähe ist. Ja. Warum auch nicht? Und so bei dem Event. Ich glaube allerdings, man muss sich diese Begründung, warum so ein Event sinnvoll erscheint, doch ein bisschen hinterfragen. Es gibt da vereinzelte, ja, Dinge, wie im Ausland, ja, vielleicht, aber dann kann es auch ein längeres Event sein, aber also ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir den Punkt bei den normalen Events wegnehmen, wenn Groundspeak sich das überlegt, die Punkte nur noch auf Megas zu vergeben, um damit natürlich cool, auch, ja, ihre Shops zu promoten, ja, weil die, ja, Leute kommen, klar, dann, wird es diese 30 Minuten Events nicht mehr geben. Genau. Und wenn es sie gibt, dann geht da keiner hin. Ich sag mal, wie gesagt, das mit dem Urlaub und so verstehe ich auch, da war ich auch mal, wobei ich die nie 30 Minuten gemacht waren, sondern immer lange. Dies hier, das jetzt speziell noch für ein Mega auf für die Anfahrt gelegt ist, da wird schwachsinnig, das merke ich. Weil wie gesagt, und da, ich rede von dem Event, das ich schwachsinnig finde, nicht von dem Owner, nicht, dass das wieder irgendeiner falsch versteht. Ich verurteile da keinen Menschen, sondern die Sache. Die ist für mich schwachsinnig, weil die Leute treffen sich hier, das hat, und all die paar sinnvollen Sachen fallen hier weg. Hier brauchst du keine Münzen tauschen, das kannst du gleich eine halbe Stunde später in Stade machen. Also dafür brauche ich mich nicht hier nochmal treffen. Die Leute kennenlernen, habe ich gesehen, da lernt sich überhaupt niemand kennen. Die stehen da schon jetzt in fertigen Grüppchen rum. Ausland ist es auch nicht. Also dieses Event hat einfach keinen Sinn. Neue Geocacher in das Hobby heranführen wirst du auch nicht können. Nee. Hier geht es nur um den Punkt. Ist aber okay. Wie gesagt, der Owner hat sich, das finde ich als einziges Positives, nämlich das da raus, muss ich ehrlich sagen. Der Owner hat sich echt Mühe gegeben. Also der Pinkelpot hat er sich schon mal, das ist einfach witzig. Das fand ich, da kommst du gleich mit dem Grinsen hin. Das muss man ihm lassen. Mir ist aufgefallen, wie viele Autos doch mit so einem TB rumfahren. Oh Gott, und der eine über die ganze Heckscheibe. Also da ich. Das hab ich schon mal. Ich habe das bei so einem Bus mal auf der Seite gesehen und schräg. Also der war dann noch größer. Oh Gott. Also man kann ja Fan sein, aber ich verstehe immer nicht, ich will die Karre doch überhaupt verkaufen. Ja, das ist aber nur aufgeklebt, das ziehst du dann ab. Aber dann hast du es wahrscheinlich im Lack, wenn das. Wollte ich gerade sagen, dann hast du aber wieder. Also Aufkleber abzuziehen ist auch immer so eine Sache, ob das so klappt immer. Aber das muss ja jeder selbst wissen, also von da, ich finde es optisch einfach so hässlich, dass ich mir das nicht aufs Auto kleben würde. Ich finde es immer ganz gut. Wir sagen immer, das ist so das geheime Hobby, und das, aber ja, wir tun alles, damit es wirklich jeder, ja, erfährt. Ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob war doch die Autobahnabfahrt gesperrt, ne? Da müssen wir hier schon runter. Weiß ich nicht. Dann gucken wir weiter, was haben wir noch? Events haben wir damit, glaube ich, soweit so ziemlich durch. Nein, ich habe noch einen. Hast du meins auch eingeführt? Nee. Muss ich rüberspringen, weil du hast auch noch was zu Events. Ja, ich habe ja noch ein Event gefunden, das nennt sich Wild Wild West Rodeo Event. Ah ja, das ist GC6BDZZ, GC6B wie Bertha, D wie Dora, ZZ, Wild Wild West Sommer Rodeo Event. Das klang jetzt, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz, ah ja, ist das hier gesperrt oder ist es nicht gesperrt? Meine Fresse. Nö. Nicht gesperrt, okay, dann können wir ja so lang fahren. Das klang für mich jetzt erstmal extrem witzig, ja, also da wird so ein bisschen Wild-Wild-West-Roadshow, der kostet natürlich auch Eintritt. Ich habe vorher nichts aber ein Fünfer, glaube ich, früher erwachsen. Ich habe da vorher nichts gehört. Das ist schon das achte, davon nichts gehört, keine Werbung. Das ist schon das achte Event, was es diesbezüglich gibt. Und es klingt für mich einfach nach ziemlich viel Laune und Spaß mit Grillen. Und wo ist denn das? Irgendwo in NRW. Okay, kann ich draufklicken jetzt, weil wir ja alles aushaben. Genau. Okay, mal nehme ich mit auf in die Shownotes auf jeden Fall. Die habe ich ja schon geschrieben diesmal sogar. Dann sind wir mit Events aber durch. Ja. Dann hatte ich so ein irgendwo gefunden, dieses Muggelschutzschild bei Blitzetroll. Ja. Es gibt so eine Seite, die heißt Blitze. Nee, Bitze? Nee, Blitztroll. Nee, Bitzeltroll. Nee, Bitzel heißt der. Bitzel? B-I-T-Z-E-L. Bitzel. Wo habe ich das da oben? Bitzeltroll-caches.de. Steht auf der ersten Seite ganz groß. Rein privates, kein kommerzielles Projekt. Ne? Also ein ganz normaler Blog sozusagen. Und dann verkauft er aber auf der Seite mit ausgeworfener Mehrwertsteuer, glaube ich sogar, ein Muggelschutzschild. Findest du jetzt rechtlich problematisch oder findest du das Schild rechtlich problematisch? Beides. Also erstmal finde ich das für ihn sehr problematisch, wenn sich dann Abmahnanwalt findet, hat er schneller eine Abmahnung an der Hintern, als er gucken kann, weil er redet von nicht kommerziell. Ich glaube, er hat auch kein vollständiges Impressum oder irgendwie irgendwas fehlt auf der Seite, glaube ich. Also für eine kommerzielle Seite. Und dann verkauft er so ein Schild mit Mehrwertsteuer. Also passt doch hinten und vorne nicht. Entweder ist das nicht kommerziell oder es ist kommerziell. Aber mit Mehrwertsteuer, schwierig. Vielleicht vertue ich mich mit der Mehrwertsteuer jetzt auch. Aber auf jeden Fall verkauft er dieses Schild und damit ist er eine Firma. Punkt. Also schwierig. Das Schild selber auch, darum ging es mir natürlich hauptsächlich jetzt in Bezug auf Geocaching. Er hat da so ein grünes Schild, da steht drauf Forstamt Waldarbeiten. Und ganz, ganz klein dazwischen steht, ich bin nicht vom Forstamt groß und mache auch keine Waldarbeit groß. So. Das heißt, wenn einer nur vorbeigeht, liest er nur Forstamt Waldarbeiten und sagt, der darf hier parken. Also mal abgesehen davon, dass ich das moralisch schon wieder bedenklich finde, weil das zu nichts anderem führt, dass wieder alle mit ihren scheiß Karren ins Wald fahren. 3 Millionen Forstämter. Was man sich auch echt sparen kann, dieses im Wald kann man auch ruhig mal zu Fuß gehen als Geocacher, ihr faulen Säcke. Ja. Und zweitens, wenn das eine Anzeige kriegt, kommt er damit nicht durch. Du darfst ja auch kein Polizeiauto einfärben in der Polizeifarbe und dann Lollizei ranschreiben oder so, glaube ich. Das ist nämlich auch verboten. Also da wäre ich ganz vorsichtig mit solchen witzigen Schildern. Richtig kenne ich es jetzt nicht. Also das ist auf jeden Fall wahrscheinlich, als Spaziergänger wirst du das nicht weiter wahrnehmen. Ja? Dieser typische Mecker-Rentner sagt, okay, wenn jetzt einer vom Forstamt kommt oder Förster, dann hast du was richtig an der Acker. Also muss man sich so. Ich meine, der Typ soll gern sein Geschäft machen, das ist mir völlig egal. Aber ich rate meinen lieben Hörern nur ab, macht den Scheiß nicht. Wenn euch damit einer einen Arsch kriegt, das könnte auch richtig rechtliche Probleme geben. Ich soll vielleicht zwischendurch mal aufs GPS schauen, um zu sehen, wo wir hin müssen. Ob wir richtig fahren. Ihr schaltet doch um auf Autonavi. Ja, egal, passt. Was haben wir denn noch? Dann dieser Anschlag auf der Landstraße. Oh, ja. Schnitzeljäger lösen Großeinsatz in Hochheim aus. Hessenschau.de war das zu finden. Hast du mal gesehen, wo der Cache lag? Ja, mitten auf der Landstraße, mitten in den Wicken. Okay, also da ist am Baum. Genau, und hast du dir auch den Cache angeschaut, wie der aussah? Ja, und ich weiß. Also erstmal habe ich schon im Text nicht verstanden, sie sprengten die Schnüre. Wie sprengt man denn Schnüre? Haben sie da TNT an so eine Plastikschnur gebunden, um die zu sprengen? Also, dümmer geht's ja gar nicht mehr. Also, der Zeitungsbericht war schon unterirdisch. Und ganz ehrlich, das Räumkommando, ne? Ich kann dir das richtig vorstellen. Die kommen da hin und sagen, was soll denn hier? Das ist doch völliger Schwachsinn. Ach komm, jetzt haben wir den ganzen Scheiß hier, lass uns mal einsprengen. Ja. Die haben doch auch ihren Spaß dran. Kannst du mir doch nicht erzählen, so einen Beruf ergreifst du doch nicht, wenn du nicht auch mal Spaß dran hast, ein bisschen so einen kleinen Bumm mal zu erzeugen. War auch ein kleiner Bumm, so wie der Cache aussah. War ja, ein kleiner Bumm. Wer sprengt denn ehrlich? Also ein Cache irgendwo. Was für ein Anschlag soll denn genau bitte an der Landstraße zwischen Klein-Kleckersdorf und Großbauernhusen? Auf der Flößheimer Straße, ich habe mir das nämlich genau angeschaut. Oh Gott. Ja, weiß ich nicht, was die ISIS da plant. Das weißt du immer nicht. Vielleicht würden sie die Transportwege unterbrechen. Also sowas absurder Scheiß, ehrlich. Ich habe mich nur gewundert, wie kann man von diesem Cache auf eine Bombe schließen. Also, weil der war ja auch unten mehr oder minder offen. Ne? Konntest du reinschauen. Ja, ja. Das zum ersten Mal Bombenalarm. Also ich würde erstmal den, der es gemeldet hat, den würde ich schon mal entmündigen. ist offensichtlich nicht alleine lebensfähig. Ja, aber ich habe mich gefragt, ob das nicht diese permanente Terrorberichterstattung in der Zeitung dazu führt, dass sowas jetzt verstärkt. Ja, aber bitte, du verblödest doch dann aber nicht durch die Berichterstattung. Ich meine, klar, macht die Leuten Angst, aber irgendwo, ich glaube, es hackt. Was war denn das? Kam der mit Aluhut dahin, weil gerade keine Chemtrails am Himmel waren? Oder? Ja, ich meine, ich finde da ein Paddling und rufe das Bombenräumkommando. Und dann kommt das Bombenräumkommando, das ist vermutlich sein Bruder, die sind ja in solchen Dörfern alle verwandt miteinander. Und der sprengt das Ding dann in die Luft. Das habe ich nämlich auch nicht verstanden, weil du sagst so schön, der wollte auch mal Bumm und Knall und Fallera. Aber wir sind ja jetzt in Deutschland. Ja. Dieses Bumm und Knall und Fallera führt auf jeden Fall zu einem Bericht, den er schreiben muss. Und da hat keiner Bock drauf. Ja, aber scheinbar ja schon. Ich meine, sonst hätte er das Ding. Ich werde dann mal zu dieser Landstraße hinfahren, da Dixi-Klo aufstellen. Muss ja auch geil. Das muss auch schön voll sein. Ja. Mal sehen, ob sie das aufsprengen. Also generell, ich weiß nicht. Also früher hat man das sich da erstmal angeschaut. Ich meine. Ja, das ist ja auch das, was ich erwarte. Wahrscheinlich war das Attentat war so geplant. Der Baum fällt auf die Landstraße und... Ja, da schlägt irgendwas. Genau. Irgendwas. Den Asphalt. Naja. Ein Auto. Aber gut dazu passend haben wir auch noch, kann ich jetzt nicht aufrufen, aber ich habe die Nummer immerhin da, GC6DCKT. Wieso ist das so schwierig? Weil es so zeitig ist. Der hieß Bombenalarm. Der wurde gelegt und dann zwei Tage später archiviert, weil die Anschläge in Brüssel waren. Wo ich mir so dachte, ich kann ihn sogar verstehen, weil irgendwer hätte sich jetzt auch wieder gefunden, der darauf rumhackt. Aber sind wir echt so weit, dass wir keinen Cash namens Bombenalarm erlegen dürfen, weil in Brüssel ein Anschlag stattgefunden hat? Also sorry, aber das wird mir alles zu gut menschlich. Oder nimmt man sich dann selbst zu wichtig? Ja, genau. Also ich meine, genau. Das Hobby ist ein Randhobby. Ich fand es also sehr skurril, deswegen Cash zu. Obwohl, er hat es geschafft, damit in unseren Podcast zu kommen. Also vielleicht war das auch die... Weißt du, der wollte ja auch mal bei uns genannt werden. Ich finde das sowieso, jetzt hier, weißt du, diese, da gab es doch diesen einen, diese Anonymous, ihr Mystery immer in diesen Anonymous-Style-Texten. Ja. Und nur so, die twittern ja auch alle möglichen Leute so, ich frage Anonymous über Twitter ja immer, wenn sie denn jetzt bitte fertig sind, ob sie dann mal... hier in Deutschland auch noch so ein paar Sachen aufräumen können, meine, bei uns im Ort und so. Ja, nein, ich meine jetzt Geocacher, die sich diese Schreibweise hier sind. Ja, ich weiß, habe ich auch gelesen. Wo du einfach denkst, oh Mann, ey. Da kamen doch auch 500 Loks dann hinter, alle genauso schwachsinnig irgendwie, also Notes. Ja. Ich habe auch gedacht, geht doch irgendwo in Kinderforum und dann sind wir euch los. Genau, das habe ich mir auch gedacht und dann hatte ich mir gedacht, aber es ist so, das sind ja Kinder. Ja. Weil als wir 15 waren und dachten, jetzt sind 24, schönes Lager hingebaut. Eigentlich sitzen ja in Berlin, ja. Als wir Kinder waren, fanden wir das ja auch so geil, ne? Diese Sprüche und diese, hey, wenn du dich mal bewegst, knall ich dich ab. Du hattest doch mit anderen Kindern. Von den Filmen nachzumachen, Filme nachzuspielen. Ja, ich war nicht im Heim. Ja, das kann natürlich sein. Nein, ich bin auf Dörben aufgewachsen, da war das echt anders. Hast du nie Räuber und Gendarm gespielt? Nee, selten. Achso. Es ist echt kein Witz, weißt du, was wir gespielt haben? Murmeln. Nee, A-Versteck nannte sich das. A-Versteck? A-Versteck. Du musstest die anderen suchen und hattest aber an einem bestimmten Platz ein A aus Holz liegen. Und du musstest die aber finden oder sehen, bevor einer hinter deinem Rücken sozusagen zu diesem A gekommen ist und das weggetreten hat. Dann musstest du das A wieder aufbauen und von vorne suchen. Das war das eine. Und wir haben, keinen Witz, reichlich Schnitzeljagd gespielt. Das war wirklich, das war so ein Dorf, wo wirklich noch zwischen 18 und 8 alle zusammen spielten in der Woche. Und du sagst, ich wäre komisch. Nein, das war so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf. Also ich bin froh über meine Jugend. Das war toll. Also ich bin froh, dass ich in so einem blöden Dorf aufgewachsen bin. Also wir haben aber diese ganzen Winnetou-Filme nachgespielt. Da gab es richtig Rollen, wer was ist. Dazu hätte man erstmal Winnetou gucken können müssen irgendwo. Ja, stimmt. Das sind ja 100 Jahre Unterschied. Glaub mir, ich kenne auch Schwarz-Weiß-Fernsehen. Nee, aber das sind entscheidende 10 Jahre. So, ich kenne auch Schwarz-Weiß-Fernsehen, ja. Ich kenne auch, dass um 17 Uhr erst Fernsehen anfing. Ich kenne noch Fernseher, wo du aufstehen musst und zum Umschalten zum Fernseher gehen. Unsere erste Fernbedienung war eine mit Kabel. Ja. Die lief dann durch die Stube und immer alle mussten aufpassen, dass ich drüber stolpern. Was weiß ich, Stolzfahrer auf den Fernseher war. Nee, also gute alte Zeiten. Nee, also fand ich einfach ein bisschen, ja. Dann gab es ja noch dieses Abwasser 2.0 wurde zugemacht. Ja. Das fand ich auch so sehr seltsam. Ja. Der hatte das archiviert, weil, wie war eigentlich die Begründung? Dose gesprengt. Weil da kam ja auch ein Großeinsatz, weil irgendwo unterirdisch in so einer Kanalisation hatte er den Cache und das Ding wurde dann gesprengt. Ich dachte, das war doch der aus Flößheim, oder nicht? Nee, das ist noch ein anderer hier. Ach so. Und dann, heutzutage werden aber viele Dosen gesprengt. Stimmt. Und dann aber gehupft, viel gesprungen, der war vielleicht unglücklich gelegen, aber das war auch ein alter Cache, das war völlig in Ordnung, das Ding. Also wirklich, überhaupt keine Diskussion. Ja. Aber jetzt wurde er halt gefunden und gesprengt. Und finde ich alles nicht schlimm und kann man auch drüber reden, aber ernsthaft, danach entwickelte sich dieser Cache dann sofort erstmal zum Diskussionsforum. Das ist was, wo ich auch immer mir den Kopf fasse und denke, aber nur haltet doch die Fresse, geht in ein Forum, diskutiert, aber doch bitte nicht in den Logs, das ist doch einfach Schwachsinn. Ich muss mal eben gucken, die Leute wollen ja auch mal gerne nachlesen. GC5Q5AH. GC5Q5AH heißt Abwasser 2.0. Hatte auch 67 Favoriten, also ist von richtig guter Cache offensichtlich. Und ja, was da dann in den Logs abging, muss man einfach echt mal gucken. Obwohl so alt war er nicht, 26.03.2015, also ein Jahr alt war der. Aber was da in den Logs abging, haltet doch mal eure Klugscheißerei bei euch oder veröffentlicht sie über Facebook und nicht in den Logs. Das verstehe ich auch nicht immer in diesen Logs immer. Und jeder muss da nochmal was schreiben. Ja. Wenn einer schreibt, ich bin auch empört, weiß aber nicht, um was es geht. Aber genau. Obwohl, das habe ich mal über irgendein Event gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, über welchen. Das hatte irgendwie 200 Leute auf der Watchlist. Da habe ich auch reingeschrieben. Ich habe nichts zu sagen, aber ich möchte auch mal von 200 Leuten gelesen. Ist aber mit Humor aufgenommen worden. Das muss ich Ihnen lassen. Gibt es doch dieses eine Foto von dieser dieser Demo. Ja, genau. Ich habe auch keine Meinung. Aber ich habe auch ein Schild dabei. Ich habe ein Schild, genau. Nee, ab und zu muss ich so einen Spaß auch mal haben. War ich eigentlich noch richtig? Also ich sollte mich hier... Ja, sehr, sehr, sehr gut sieht das sogar aus. Was habe ich denn noch? Ich habe hier noch zum Cache-Reisen. Wird immer beliebter. Haben wir jetzt gerade erlebt. Wir haben einen getroffen, der letztes Jahr auf dem Ape war. Dafür trägt er auch ein T-Shirt mit Manns großen Affen hinten auf dem Rücken. Das ist jetzt nicht abwertend gemeint. Nur, das ist so... Warum zeigt mir hier keine das ist Entfernung an? Das ist die OSM-Karte. Doch, zeig da, musst du oben. Nee, ich glaube, hier musst du links. Ich glaube, nächste, oder? Zeig mal. Weil wir müssen wieder über. Hab ich jetzt die? Sag mal. Nee, du hast ja Koordinaten eingegeben, dann zeigt er auch keine Entfernung an. Das macht er nur bei Caches hier oben. Ja, ich glaube, das war sogar richtig. Ich hab dir gesagt, da hättest du links müssen. Ja, und kannst du aber vorne ich dachte, könnte auch der sein da, dachte ich. Ja, aber nein. Audi. Das ist ja kein Outdoor-Navi, das ist ja Kinderkram. Ja, gut. So Ape haben wir gesehen. Also wie gesagt, das ist gar nicht beleidigend. Nur ich finde auch immer, wenn man jetzt... Wie soll ich das sagen? Man kann auch mit seinem Ruhm, mit seinen großen Leistungen... Ist das eine große Leistung? 3.000 Euro hinzulegen und betreut zum Ape-Cache zu fliegen? 1.500. Ja, 1.500. Und dann, ja, aber dann betreut zum Cache gebracht zu werden, ist für mich auch immer so eine bedingte Leistung. Und ich frage mich, ich finde es immer... etwas komisch, wenn man seine Leistung dann so wie so ein Plakat auf dem Rücken trägt und wir standen da und haben beide die Jacken noch angezogen. Probier es erst aus. Wir haben beide die Jacken angezogen und er steht mit T-Shirt, nur damit das auch wirklich gesehen wird. Ich finde das immer skurril. War auch echt kalt. Ja, und er war der Einzige im T-Shirt, aber sonst hätte natürlich keiner das Ape gesehen. Also ich will es mal so formulieren. Wenn ihr sowas habt, ist auch völlig okay, auch mal ein bisschen anzugeben. Das finde ich gar nicht tragisch, mache ich selber auch. Aber man kann das auch dezent machen. Man muss das nicht überlebensgroß sich auf alle Körperteile drucken. Ja, aber diese T-Shirts bei den Events, das greift um sich. Jeder... Ja, aber wenn es jetzt noch Team-T-Shirts sind, wo der Name draufsteht, finde ich das dann auch okay. Das ist besser als ein Namensschild. Finde ich tatsächlich gut. Ja, Team-T-Shirts, aber so ich war bei dem. Genau, und ich habe den längsten und so. Ich finde das nicht auch seltsam? Ja, also ich habe mir noch nie für einen Mega ein T-Shirt gekauft, aber es gibt scheinbar viele, die das machen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Das ist übrigens wieder, wie wir aufgewachsen sind. Siehst du, ich komme vom Dorf, da gibt man nicht so unverschämt an. Man gibt an, aber man macht das dezenter. Boah. Hast du einen schlechten Fahrwerk? Wieso, wo ist denn das? Das war doch immer zu sehen da drauf. Ja, das war der falsche Weg, den wir jetzt fahren. Okay. Du bist doch ein Softie. Du hast mich doch hier lang. Das ist doch nicht dein Auto. Also Gas und durch. Ja. So. Was ist das denn jetzt hier für ein Weg? Also guck mal, das finde ich ja, das ist genau das, was ich jetzt gerade so meinte. Dies hier ist doch schon mehr Abenteuer, als den Ape-Cache zu machen. Ich hätte mich aber wirklich bald hingeschmissen, als er sagte, das ist mitten im Dschungel, da muss man mit einer Machete sich einen Weg freischlagen. Also sorry, ich kenne noch ein paar andere, die da mitgefahren sind. Fahren wir jetzt direkt auf die Höfe? Ich kenne noch ein paar andere, die da mitgefahren sind, die hörten sich wesentlich... Ja, plus. Das kommt doch, nee, das ist auf der falschen Seite von der Autobahn, sind wir. Oh Gott, gehen wir wieder zurück. Kommt doch nicht so hin. Nee. Nee, also man kann das dezenter machen und wie gesagt, und man sollte es auch nicht übertreiben, weil ich habe von anderen da anderes gehört. Also das hörte sich nicht so an, Ja. Als wenn der Ape jetzt, wenn man damit Machete hin müsste. Ich sehe jetzt, wo das ist. Super. Warte, ich muss mir das nochmal markieren. Da wollen wir hin. Wir hätten die Straße weiterfahren müssen. Ja, also wie gesagt, Kiras, angeben ist gut, aber ab und zu kann man das auch ein bisschen kleiner fassen, die Angeberei. Dann kommt das besser an. Ja, wenn man sich dann auskennt mit dem, ist es natürlich. Aber du kannst auch nicht sagen, das war ein Pipi-Pappel. Ja, da sind mit dem Bus hin und rausgegangen. Du musst das schon ausspielen. Heutzutage. Ja, musst du, aber nicht weit. Also ja, ich, wie gesagt, ich habe mit einem anderen gesprochen, der auch da war. Und der sagte, ja, du bist da hingefahren, du musst auch ein Stück durch den Dschungel gehen. Aber es ist ganz am Rand. Das heißt, das ist wirklich, das ist betreutes Cachen. So schlimm ist es nicht. Guck mal, ich mache das ja auch geschickter. Ich sage ja auch, ich war bei Nassim Stones, so, jetzt sind alle, oh. Und dann versuche ich das gleich ein bisschen zu relativieren. Ich sage, ja, das schafft aber jeder, der so einigermaßen gerade auslaufen kann. Ja. So, und da habe ich jetzt auch angegeben, habe aber so ein bisschen das wieder, weißt du, so finde ich das, geht weiß, das gerade. Weiß ja keiner, dass du mit dem Hubschrauber hingeflogen bist. Mit dem Snowmobil im Winter. Nee, also, wie gesagt, finde ich einfach etwas skurril. Ich würde nur mal so einen Tipp geben, so ein bisschen dezenter ist manchmal nicht das Verkehrteste und kommt vielleicht auch viel besser an. Er war ja sonst nett, er hat ja gleich alles erzählt und so, ist ja nichts, kann man ja gar nichts meckern. Gibt es da keine Bären da oben? Wo? Wenn das immer so? Ja. Zum Essen gibt es welche, aber. Nein, ein Bär. Nein, gibt's nicht. Du wirst lachen, ich habe vorher mit Heike, wir haben echt geforscht, wie ist das mit wilden Tieren? Das ist kein Witz. Dann kommen wir da oben an, steigen aus, gehen so am Flughafen vorbei und dann bist du ja schon so auf der Strecke, da ist ja so richtig ein Schild. Da steht ja Kinnarodden, 22,5 Kilometer. Ein richtiges Tor haben sie da aufgebaut. Und dann wird dir schlagartig klar, also um Raubtiere musst du dir gewiss keine Sorgen machen, weil es, der höchste Bewuchs ist so Kniehöhe. Da kann sich kein Raubtier halten, das siehst du einfach aus 10 Kilometer Entfernung. Oh ja. Es gibt exakt außer Rentiere dort gar nichts. Ja, also, ist doch scheißegal. Wie heißen die, die sich umbringen? Lemminge? Lemminge. Geocacher. Ja, nee, von Lemmingen haben wir tatsächlich einen gesehen und eine Möwe, die landete und dann nicht mehr zu erkennen war. Das war ganz merkwürdig, die war weg. Und der Lemming lebt noch, oder? Der lebt noch, den haben wir auch leben lassen, ja, ja. Aber ernsthaft, also da oben, ich hatte ja auch vorher Kacken im Wald geübt. Nee, fahren wir weiter gerade. Nee, doch, hier links. Das ist falsch. Sicher? Ja, glaub mir. Ich habe hier, das ist die OSM-Karte. Das, guck mal, hier rein, ist die Karte. Ja, wenn du reinzoomst, siehst du auch die kleinen Wege. Und das, da funktioniert nicht der Weg. Der führt dich zwar ein ganzes Stück da rein, aber nicht weit genug. Ja, also dezenter ist manchmal nicht schlechter. Du navigierst jetzt. Ja, mache ich. So. Nee, ich kam drauf, weil ich auf LiveLeak jetzt mal ein Video gesehen habe, wie einer mit einer GoPro irgendwie durch die, was weiß ich, wo er lang geht und auf einen Bären trifft. Auf freiem Feld. Ne? Ich meine, selbst wenn ein Baum in der Nähe wäre, Bären können ja leider auch klettern. Ja, das ist wohl wahr. Ja, und was er dann so macht. Also er geht rückwärts, bleibt aber immer dem zugewandt. Ja, und du sollst auch ganz langsam gehen. Ja. Und duckt sich nicht. Und der Bär kommt, also das Video existiert, insofern hat der Bär die Kamera nicht gefressen. Ach, die wollen ja auch eigentlich nichts. Die wollen werden spielen. Aber das kann natürlich heikel werden. Ja, mit solchen Krallen macht das ja. Wir haben das in Kanada gehabt tatsächlich. Wir sind da spazieren gegangen, kommen zurück, fahren mit dem Auto abends zum Essen. Und genau da, wo wir spazieren gegangen sind, treffen wir Bären mit dem Auto. Da waren wir noch recht froh, dass wir das erst mit dem Auto getroffen haben. Hier links. Ich möchte solchen Tieren gar nicht unbedingt begegnen. Die mögen niedlich sein und nett und alles. Und hier sehe ich nichts. Das ist ja bescheuert mit der Kreise. Kennst du noch damals diese Gesichter des Todes DVD-Reihe oder die Videokassettenreihe? Nee. Da wurden ja immer so irgendwelche Überwachungskameras, was du heute im Internet frei überall kriegst, ach siehst so, du dann da. Ja. Und da sieht man auch im Nationalpark, wie ein Bär ein Auto geht und der Typ reicht ihm ein Sandwich aus dem Fenster heraus. Oh. Was natürlich blöd ist, weil der Bär sagt, ey cool, Sandwich. Dann ist auch noch mehr drin, mit ein bisschen Arm. Und nimmt gleich den ganzen Arm. Nee, das war auch dämlich. So. Ja, dann haben wir noch gehabt Premium zum halben Preis. Ja. Auch da. Anstatt zu sagen, oh, ist ja geil, kann ich auch so. Nein. Und für uns gibt es das nicht. Die bestehen da, Dings haben und oh, wieder so ein Geheule, Gejaule, Gejammer, Jammerlappen. Müsste man sich auch mittlerweile dran gewöhnt haben, weil es gibt für bestehende Kunden kaum Rabatte, sondern gerade Neukunden. Völlig normal. Also wenn man mich Nölpferd nennt, dann möchte ich, dass die Leute Jammerpferd genannt werden. Nölpferd nennt man dich? Ja, fand ich so schön, die Bezeichnung, habe ich gleich selbst übernommen. Finde ich auch ein bisschen witzig. Ja, ich finde die auch vollkommen okay, also habe ich gar kein Problem mit. Ja, dann war also am Rande, also ich habe noch keine Lust, sowas groß zu berichten, das muss man mal erwähnt haben, ja. Aber dann haben wir die Morsex, hattest du ja auch mal aufgeschrieben. Ja. Ich finde die klasse, also ohne Wenn und Aber, Morsex-Regeln, tipptopp. Aber nicht so sklavisch, wie manche das immer machen. Wenn einer unbedingt einen Cache legen will und der ist nicht über die Morsix-Regeln abgedeckt, nenne ich es mal. Müssen wir nicht langsam mal nach links? Ja, aber wir fahren erst die letzten, möglichst lange auf einer normalen Straße, würde ich sagen, bevor ich dich jetzt hier links fahren lasse. Ja, dann müssen wir schieben. Genau. Morsix-Regeln gut, aber wenn einer trotzdem einlegen will, finde ich auch absolut okay. Nur, was ich dann schade finde, wenn dann der gesunde Menschenverstand liegt. Also wenn das 10. Lock kommt, das sagt, dieser Cache ist richtig scheiße, dann kann man auch mal anfangen, über seinen Cache nachzudenken. Das ist der Teil, der mir so ein bisschen fehlt. Den? Ja, genau, den soll man. Da geht das aber links, ohne dass das aber als Straße zur Kenntnis auf deinem Gerät. Also, ich finde es auch völlig, also es ist eine, hier jetzt schon rein? Ja. Es ist okay, aber es ist weder ein Stein gemeißelt, finde ich, so eine Regel, sondern noch, da kann man sich dran halten, aber jeder von uns... Warte mal ganz kurz, dies hier links ist dann der nächste Weg. Ja, das? Ja. Nee, der. Der da? Ja. Na, der wird es wohl nicht sein. Doch, der ist das. Nee. Der führt 100% genau auf den Cache zu. Das ist aber ein Fahrradweg. Wo steht doch nicht dran. Nee. Wo denn? Oh, ganz normaler Feldweg. Ja. Und sogar noch... trocken. Also besser als der, den wir vorher gefahren sind. Naja, mal sehen, wie weit wir hier kommen. Wir wollen das ja auch irgendwann veröffentlichen. wo war ich stehen geblieben? Morsix. Genau, Morsix. Sicher sinnvoll, aber jeder von uns hat auch schon mal einen Geocache an einem Straßenschild gefunden und fand das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Zeitvertreib. Gutes Beispiel, weil der weg ist. In Buxtehude hat tatsächlich einer, es gibt ja diese runden Schilder, wo der LKW drauf ist, dass sie nicht durch dürfen. Mhm. Und der hat die LKW-Plane mit einer schwarzen Magnetfolie verdoppelt und darunter das Logbuch gehabt. Genial. Und da war die Morsix-Regel im Prinzip ja nicht erfüllt. Keine Location, nix. Mhm. Oder steht auch ein besonderes Versteck drin, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich kenne die Regeln eigentlich genau auswendig. Auf jeden Fall, wenn ihr mal meint, ihr wollt erlegen und der entspricht nicht den Morsix-Regeln, scheiß drauf, legt den trotzdem. Wenn dann der dritte Log immer noch sagt oder dreimal TFTC kommt, dann wisst ihr, ist vielleicht nicht so gelungen. Könnte ich wieder abräumen. Ja, oder bleibt liegen, je nachdem. Aber ja, wie auch immer, aber dann kann man immer noch reagieren. Aber dann sollte man auch reagieren. Wenn der dritte schreibt, ich fühlte mich hier unwohl, der Cache ist scheiße, ja, dann tut ihr vielleicht den Leuten noch keinen Gefallen damit. Und ganz ehrlich, wie weit ist es noch? Boah, 1,5 Kilometer, ne. Ja, 1 Kilometer so. Ja, aber hier kannst du doch... Ja, passt schon. Ist hast schon okay. Du mit solchen Wegen Probleme? Nö, ich habe nur irgendwie asphaltierte Wege auf dem Bild gesehen. Ich frage mich gerade, welchen Weg wir jetzt fahren. Naja. Ach, der da. Ja, ich sehe auch gerade einen. Ja, den meinte ich nämlich hier, den da. Ja, aber dieser ist doch viel cooler. Ja. Du bist ein Softie. Pass mal auf, wenn er vorne irgendwie da mit seinem Harvest da durchgefahren ist, wird es richtig gut. Ich habe auch Probleme, ich habe schlecht Wetterfahrwerk, also von daher. Ja, ich wollte darauf hin, es bringt sowieso nichts, generell zu sagen, hier, fasst euch mal in die eigene Nase mit eurem Morsix-Ringen. Bei jedem, Morsix. Ja. Du bist Anfänger, du machst 10 Caches und dann sagt dir einer Morsix-Regel und dann fragst du dich wirklich, ob du jetzt 10-mal ins Klo gegriffen hast oder ob sich überhaupt jemand dran hält. Also, ich sage ja, klares Fazit, Morsix-Regeln sind wirklich gut, das ist als Anhalt top. Ohne Wenn und Aber, das würde ich sofort unterschreiben. Aber nicht so sklavisch. Also ruhig auch mal was ausprobieren. Vielleicht kommt es ja gut an. Mein Gott, wie soll denn auch mal was Neues kommen, wenn man sich an irgendwelche festen Regeln so 100% hält? Wir geben euch nur einen Tipp mit. Filmdosen sind nicht wasserdicht. Ja. Also nehmt. Das bewahrheitet sich Petling. Immer wieder. Und eine Petlinge, in denen man ein Loch bohrt, weil man die irgendwo festmacht, sind übrigens auch nicht wasserdicht. Ja, das stimmt. So, was habe ich noch? Wir schaffen es doch heute, siehst du? Unseren Film, unseren sagenhaften Film, habe ich jetzt tatsächlich eingereicht beim GIF 2016. Ich habe keine Ahnung, ob der angenommen wird, weil ja so viel Garmin-Werbung drauf ist. Und Werbung ist verboten, definitiv. Steht da extra drin in den Regeln. Ich habe den Penisstempel rausgeschnitten, weil ich glaube, den Humor hätten die Amis nicht geteilt. Da stand auch extra drin, das ist ja... Obszön und das ist ja für Kinder geeignet. Ich habe den Penisstempel rausgenommen. Und vielmehr, das Geilste ist, den Stempel sieht man, aber wenn man den Stempelabdruck nicht sieht, ist einem ja nicht unbedingt klar, was das darstellen soll. Deswegen würden wir jetzt unauffällig einen großen Pimmel da rein bringen. Wird garantiert abgelehnt. Ich denke an eine wegen der Garmin-Werbung. Und wenn ich die auch noch ausschneide, dann bleibt ja nichts mehr übrig. Also das würde ich jetzt nicht machen. Aber also falls wir da, ne, müsst ihr uns unbedingt wählen. Nur weil wir Deutsche ist, meine ich scheißegal warum. Und wenn wir das gewinnen, weiß ich auch nicht, was wir dann sollen. Was gewinnt man da überhaupt? Wenn jetzt hier ein Bär kommt, ich hau dich raus, lass dich als Fremdler ja, hau ab. Kein Problem, ich lauf dem weg. Nee, also wenn der Film kommt, dann unbedingt müsst ihr, ich weiß nicht, ob man dafür steht, ich habe keine Ahnung, was es da überhaupt geht bei diesem ganzen. Ich habe ihn eingereicht, draufgeschissen. Ich glaube, die werden im Rahmen eines Events dann auch mal. Das Schöne ist, in dem Moment, wo du ihn eingereicht hast, muss ihn sich ja jetzt irgendwann auch angucken. Ja, stimmt. Damit kriegen wir die 1000 voll. Ach, stimmt, ja. Nee, gar nicht wahr. Den darf man nicht bei YouTube rennen, den musste ich bei Vimeo als Privatvideo mit Passwort verschlüsselt reinstellen. Oh Gott. Dann können nur die den angucken. Echt? Muss ich gleich mal nachgucken überhaupt, ob den schon alle angeguckt hat, ich weiß es gar nicht. Nö. Werde ich machen, aber auf jeden Fall, ne, wir sind dabei. Gibt es garantiert einen, der sagt, na, von den beiden mal bitte nicht. Das kannst du natürlich auch haben. Guck mal, jetzt haben wir hier eine gepflasterte Straße. Ja, und jetzt sind wir auch gleich beim Cash, guck mal. Also das war aber... Das war topfähig eigentlich, muss man eben jetzt aufs Gerät gucken. Da ist eine sogar eine Brücke und da gibt es wahrscheinlich die ganze Zeit. Aber hier ist doch völlig langweilig. Jetzt guck mal, du hattest doch jetzt Abenteuer. Das siehst du, das sind die 10 Jahre Unterschied. Ja. Du Softie, ich will durchs Unterholz. Ich denke mir nur darüber hier rechts, nach 80 Meter. Nee, wir sind hier genau da. Nee, 80 Meter rechts, sagt er. 80 Meter rechts? Ja. Ich dachte, der wäre hier. Nee, er sagt jetzt, gibt's das Moment, da? 50 Meter hier rüber. Gibt es das da nochmal? Keine Ahnung. Das ist ja unglaublich. Ich weiß noch nicht mal, welcher Cache das ist, aber egal. Dann haben wir noch mal ganz kurz erwähnt bei JR849. Warte mal, jetzt sind wir da. Das war da. Nee, das war eindeutig auf dieser Seite der Autobahn. Ja, aber dieses Foto haben die alle da. Ach so. Da habe ich vielleicht falsch eingegeben. Wieso, wir müssen dann ein Foto machen, oder? Nee, wir müssen den Cache suchen. Ja, machen wir gleich. Du musst doch gleich noch mal sagen, welcher Cache das überhaupt ist. Das machen wir am besten, wenn wir ihn gefunden haben. Sonst verreden wir es nicht. Sonst suchen wir einen 5-5er raus und sagen, hat nicht geklappt. Archivierte Caches finden, JR849, da könnt ihr das nachgucken. Sucht einfach nach archivierte Caches auf seiner Seite. Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, das wusste ich auch nicht, fand ich ganz interessant, wenn man sich mal archivierte Caches raussuchen will, was bei Groundspeak ja irgendwie nicht geht, wenn man die GC-Nummer nicht hat, da gibt es eine Seite, auf der kann man das machen. Ja, guckt bei JR849, dann findet ihr das. So, nee, jetzt sagt er noch 90 Meter rüber, da war eben aber unklar. So, und dann haben wir als letztes beim Saarfuchs könnt ihr den Mystery Wizard, da gab es ein Update. Ich hasse ja Mysteries und wenn ich dann schon mal welche irgendwie doch machen will, bin ich froh, wenn es solche Tools gibt. Saarfuchs Mystery Wizard gibt es ein Update, guckt euch das an. So, dann drück mal auf Stopp. Ja, Moment. Wir haben jetzt sowieso nur noch dann die geilsten Caches offen. Da müssen wir bei deinem nochmal reingucken, ob wir jetzt was vergessen haben. Genau. Dann sind wir tatsächlich durch. Aber jetzt mache ich erstmal. Gut, ich mach mal an jetzt. Ja. So, jetzt haben wir, wie heißt er denn? Das nee, können wir nicht natürlich sagen. Natürlich, gib mal, ja, klar. Nee, wenn wir darüber. Wieso, ich finde den Cache scheiße. Ach so, nee, wir dürfen. Nee, wir können ihn nicht nennen. Nee, wir haben also ganz komisch. Also, er hat einen D5, das kann man sagen. Alles andere lassen wir weg, sonst wird es schon wieder zu einfach. Jetzt können wir ihn auch noch nicht DNF loggen, sonst kann man das wieder nach. Ach, das ja, sollen wir sie noch nachgucken. Wer da nachguckt, ist doch selber schuld. Also, sorry, aber ich bin doch nicht hier, das Kindermädchen. Wir haben jetzt einen D5T1 gemacht und auch wieder gelernt, dass so manche Vorurteile sich immer wieder bewahren. Hochdekoriert, 1000 Favoritenpunkte und Logs wie, oh, das hat Spaß gemacht, 2 Stunden gesucht, das war toll. Ja, genau, deswegen habe ich ihn auch rausgesucht, ja, und genau. Weil auch sowas haben wir auch noch nicht gesehen, etc. da drin stand. Ja. So, und dann haben wir jetzt einen Telefonjoker mal befragt, nachdem wir nun gar nichts gefunden haben, der uns dann sagte, ja, das ist so ein Eppendorf-Pipettchen mit diesem Gras drauf, was man in jedem Cache-Laden zu kaufen gibt. Und das hat er in ein grünes Dreieck gedrückt. Kann man machen, muss man nicht machen. Als wir die Info hatten, haben wir dann auch sofort abgebrochen und fahren jetzt nach Hause. Was soll denn bitte schön daran spannend sein, ein grünes Dreieck 2 Stunden nach einem Plastikteilchen zu... Also ich weiß nicht, für mich ist das kein Cachen. Wie man das nennen mag, aber ich habe keinen Weg, ich habe keine Location und das Versteck ist noch gekauft. Also kann man machen. Wie gesagt, ich will das auch gar nicht anderen schlecht reden. Unser Geschmack war wohl ziemlich schnell einig, ist das eher nicht. Und wir müssen auch nicht mehr jeden machen, dass wir da haben wir ihn jetzt sein lassen, wo er ist. Dafür haben wir schon, ich glaube, ein bisschen mehr gesehen, aber auch Caches gesehen, die eine hohe Wertung haben. Ja. Die dann noch mit ein bisschen, ja, die wirklich überraschend sind. Ja, wir haben ja hier auch gedacht, ah, vielleicht den Asphalt gedrückt, sowas habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen. Aber oder jetzt. Was du vorhin sagst, haben wir beim letzten Mal schon gesehen, so ein LKW erweitert mit so einer Folie. Ja, genau. Ich also hatte wirklich schon, tricky Sachen, ja. Ich hatte schon Ja, so Gasschilder, ne? Da musst du an der Seite einen Knopf betätigen, dann fuhr das nach oben raus. Ja, habe ich auch schon erfahren. Völlig mechanisch, aber da musst du auch erstmal drauf kommen, weil wenn du die Kappe abnimmst, siehst du erstmal gar nichts. Absolut cool. Naja, gut, okay. Und dies hier, also ganz ehrlich, ich finde es totlangweilig. Auch wenn's, natürlich ist das D5 ist sogar angebracht, sehe ich sogar ein, aber so ein fertig gekauft aus Geocaching-Shop mit was Grünem obendrauf in ein Stück Wiese zu drücken und zu sagen, jetzt sucht mal. Ja, wie gesagt, kann man machen, muss man nicht machen. Gab es doch mal so einen Cache an so einem. In Berlin gab es doch mal so einen Aufreger-Cache, der war ja auch irgendwie. Der nie da war, auf dem Rastplatz. Ja, genau. Wo dann so die Dosenfische eingefahren sind und damit gezeigt wird, dass das wirklich da ist und also Quatsch. Da ging es nur um Aufmerksamkeit und nichts anderes. Der war wahrscheinlich in dem Moment, wo die Dosenfischer da waren, war er da. Ja, ja, genau. Danach war er genau. Weg. Ich habe ja auch mal so eine. Deswegen ist ja auch immer so eine Tagesverfassung. Ich habe so einen wie diesen hier, ne? Ja. Auch so einen selbstgemachten Paddling mit Gras oben drauf, künstlich geklebt, auf so eine 1000 Quadratmeter Wiese. Als Tradi, mit den Koordinaten, aber original. Also so wie hier, ne? So eine richtig große, riesige Wiese mit hohem Gras und da war das Ding versteckt. Ja. Ich habe 4x2 Stunden gesucht. Das war in der Nähe von mir zu Hause, im Bundeswehrgelände, im ehemaligen. Tolle Gegend und ich habe mir die Freude gemacht, da mal hinzulaufen. Und da war dann der Ehrgeiz, das Ding zu finden. Völlig scheiße. Die fanden aber auch wirklich alle scheiße, weil du den konntest du nur mit Glück finden. Ne? Selbst wenn du diese 5 Meter Genauigkeit. Ich habe nachher Steine überall hingelegt, um das, was ich durchgesucht habe, schon abzuhaken. Und trotzdem habe ich 4 Tage gebraucht. Bist du der Minensuche ausgebildet? Ja, der hat aber trotzdem Spaß gemacht. So beknackt der war. Aber wie gesagt, also im Grundsatz finde ich die Dinger hohl. Also weiß ich nicht. In Hamburg war auch so einer. Guck mal, was ist das hier für ein Superweg? Aber das ist der langweilige Weg. So. Dann haben wir noch ein paar geile Cache. Achso, nee, wir wollten noch gucken. Hattest du noch irgendwas da auf deinem Zettel? Muss ich da noch reingucken? Müsstest du mal ganz kurz. Warte, ich guck mal rüber. Blättern. Kopie nächstes Podcast. Oh, bis ich das reinkopiert hatte. Unglaublich. Kann ich mal? Oder ich kann gucken, was das hatte. Das hatten wir. Carsten hatte offensichtlich Spaß beim Malevento. Das sagt mir nichts. Ja, das Malevento ist gestern gewesen. Wer Carsten auf Facebook folgt, sieht da ein paar. Ah, auf Mallorca das Ding. Ja, genau, ein paar leckere. Also, das war wirklich leckere. Wie nennt man das? Tapas, ne? Nennt man ja, das mal, ja. Genau, das ist ja Spanien. Sah ganz witzig aus. Also, war auch gutes Wetter. Sowas ist für so ein Event ja auch immer entscheidend. Hier nochmal alles Gute. Wir haben ja das Event ein bisschen promotet. Ja. Und offensichtlich hat es auch Spaß. Der ist für uns schon hier reingebogen, der Tricker. Der denkt sich jetzt auch nie. Der sucht uns. So, genau. So, dann hatte ich ja noch was irgendwie. Also Mallorca fand ich natürlich auch spannend. Keine Frage. Dann hattest du noch Cachen in der Mongolei. Genau, das fand ich, wer war das? RSK Berlin. RSK Berlin hat im Grünen Forum mal seine Eindrücke geschildert vom Cachen in der Mongolei. Guck mal, André. Ja, da gibt es tatsächlich Caches. Da gibt es tatsächlich Caches, die da einfach so in der Gegend rumliegen. Landschaftlich soll das natürlich super toll sein. Das würde ich wirklich gerne mal. Ich frage mich mal, wir erzählen ja auch alle, wie toll Kanada ist. Ja. Und da haben wir ja Verwandte und wir sind ja alle 4 Jahre rübergeflogen. Also wir kennen Kanada wirklich gut. Also Rocky Mountains, überall sind wir da durchgegurkelt. Mal ganz ehrlich, was ist denn landschaftlich, außer wenn man weiß, wo man gerade da ist und wie toll man das findet, was ist denn da landschaftlich so toll, als wenn ich hier durch den Wald laufe? So groß ist der Unterschied gar nicht. Das ist eher, glaube ich, im Kopf, was sich da auch abspielt. Bei der Mongolei würde mich das deswegen echt mal interessieren, ob das wirklich so anders ist. Naja, Mongolei ist ja eine Riesensteppe. Ja. Und die dann immer zwischendurch hast du dann, also er sagt so, also Pferde, die da rumlaufen, sind Wildpferde, die kann man einfach bereiten. Also ja. Irgendwie jemanden. Dann gibt es die Leute, die da ihre, wie nennt man das, da aufschlagen. Also die Nomaden. Ja, genau. Ihr ja. Hat eine bestimmte Bezeichnung, diese Zelte. Aufschlagen. Ja, und ansonsten ist da halt, kann man sich mal durchlesen, ist ganz interessant. Übrigens das vom Publish bis zum Aufschalten dauert es bei den Caches dann 90 Minuten. Ja, der wird nicht allzu viele haben. Dafür gibt es alle, war das jetzt recht zu nehmen? Ich habe mich auch gerade überlegt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hast du die Vorfahrt jetzt gehabt, fertig. So er steht da noch und meckert. Ja. Und Das stelle ich mir auch spannend vor. Also das hat er auch nicht in einem Blog geschrieben, sondern da im Forum so 15 Punkte. Und das war ganz mit einem so einem Foto, so ein Panoramabild. Also wen es interessiert, im Geoclub suchen einfach nach Mongolei. So viele Artikel werden da nicht sein. Ja. Nee, klingt spannend. Also das muss ich auch sagen. Mongolei wäre auch nochmal so ein Land, das mich echt interessieren würde, weil es so völlig, weil man da so wenig von weiß eigentlich. Bloß bei der vielen Steppe frage ich mich dann, oder komme ich mir da vor wie in Ungarn, wo ich das ja zum Teil auch habe? Ja, da leben ja schon seit Jahrtausenden Kulturen. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es einfach alles platt ist und plötzlich irgendwas und das ist dann eine Kultstätte. Das macht ja, ja dann schon ja, Spaß. Klar. In Ungarn ist es ja eher die, was ist, wie nennt sich das denn da? Na, da sind jetzt die Zäune, Pushta. Pushta, genau. Ja, vielleicht schon. Nee, also wer nach wenn die Mongolei will, da kann er nachgucken. Dann haben wir ja, dann fangen wir mit deinem Cache hier zum Pushen an. Jetzt kommen wir schon unsere Caches der Woche, hätte ich fast gesagt. GC6951B, Wanderung durch die Schwindebecker Heide. Oh, der ist ja ganz neu. Genau, also, ist von Schrei 001, ja. Habe ich das richtig? Ja, genau. Ich hatte mal wieder Lust, mich ein bisschen zu bewegen. Er ist ein 8 Kilometer Wandercache. Oh, das ist eine gute Länge. Und die einem wirklich... ja, also ich finde die Heide immer wieder faszinierend. Da ist auch irgendwie die Schwindequelle. Das ist ja auch schon mal schön zu sehen, der einem so ein bisschen in der Natur alleine lässt. Ach, ja, jetzt weiß ich, ja, Schwindequelle, doch, das sagt mir das. Ja, jetzt weiß ich, wo das ist. So, und den war ich jetzt überlegen, ob ich da nochmal einen Beitrag drüber schreibe. Vielleicht tue ich das auch. Immer, für Wandercaches immer. Und ich kann den nur empfehlen, weil die Länge ist jetzt auch nicht so gravierend. Ja, man hat ein bisschen Beifang dabei noch. Hat man Beifang gefeiert? Ich glaube gar nicht. Ich zu viel ja, erzählt. Weiß ja nicht, wie viel du vorher schon gemacht hast, weil ist der Beifang, den du bei mir auf dem Schirm hattest. Ja, kann sein. Wobei, ich finde mal 8 Kilometer ist eine geile Länge. Ich finde da gerade immer, auch wenn die Wandercache untereinander, also oh, da habe ich 50, oh, da habe ich 60, oh, da habe ich 100. Ja, macht man. Ich mache lieber 10 bis 20, das ist mir viel lieber, ehrlich gesagt. Ja, deswegen fand ich das auch so. Das war mal ganz schön. Ich muss mal den Kopf freikriegen am Wochenende. Hab mir dann mal 3 Stunden Auszeit genommen und bin dann da lang gewandert. Vernünftig. Ich habe dann, guck mal, einen kleinen passenden Zug bei mir. Ich habe ja 3. Einmal den Spaziergang in der Hake von der Deichbriefe. Da habe ich ja tatsächlich auch einen Bericht drüber schon geschrieben. 9 Kilometer Wandercache, aber eben auch so mitten in Harburg, also noch an der Stadt dran, wo man eben nicht so weit fahren muss. Das ist der Vorteil. Die Hake ist bestimmt nicht so schön wie die Heide tatsächlich, aber dadurch, dass du eben so um die Ecke den hast, ist das schon ziemlich cool. Und wie man bei der Deichbriefe natürlich nicht anders erwarten kann, auch reichlich Beifang unterwegs. Ja, ich glaube, die haben ihre Mysteries noch hingereingepflegt. Genau, Mysteries sind da auch noch drin eingebaut als Beifang. Musst du ja einfach bei Harald gucken. Finde ich klasse gemacht. Man muss den Beifang ja nicht mitnehmen. Wenn man so wie wir jetzt lieber wandert, dann kann man den auch auslassen, weil der sonst, der hält schon, also der lässt eigentlich so ins Laufen kommen. Das ist ein bisschen fast schon zu viel. Aber wer wiederum die Punkte lieber mag, der nimmt die halt mit. Also da hat sie wirklich für jeden genau richtig getroffen. Da war auch überhaupt nicht. Die Dosen auch alle schöne, da war zwar nichts zum Tauschen drin, das finde ich auch gar nicht mehr wichtig. Kann ja jeder was reintun, wenn er will. Aber es sind alles kleine Small-Dosen. Nichts Billiges, kein Petlings-Kram und keine Filmdosen. Also hat mir super gut gefallen. Jetzt liegen ja unsere Token da drin. Oh, der fällt mir gerade ein, ich muss mal mein Handy, glaube ich, wieder in den Flugmodus setzen. Habe ich noch nicht gemacht, weil wir ja, wenn ich das wüsste, wo ich es jetzt wieder gelassen habe. Alter Vogel, jetzt muss ich mal hin. Liegt das da noch? Ich hoffe mal nicht. Glaube ich auch nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich habe es auch nicht so richtig beantwortet. So viele Taschen. Ich muss mal eben Stopp drücken. Nein, also das, dann hat man ein bisschen Gepiepe drin. Also ich meine Gott, wir sind ja keine Profis. Von daher. Ist es schon wieder auf? Ja, habe ich wieder angestellt. Ich muss mal wieder wechseln, sowas groß. Das Handy ist noch da. Ja, alles das habe ich gerade gefunden. So, dann habe ich ja natürlich den, worüber ich auch einen Bericht geschrieben habe. OMG, toller Multi. Achso, erstmal der Hake, der hat GC6BF23. GC6BF23, Spaziergang in der Hake. Dann gibt es ein OMG, das ist ein Multi mitten in der Stadt. Ich hasse ja urbanes Cachen. Und das war der einzige Cache bis jetzt, den ich über diese Wilzenliste, da über dieses GC Project, mit den ganz hoch dekorierten Favoritenquoten, der alle Wünsche erfüllt hat. Der ist so abgewichst und geil mitten in Hamburg, ohne dass du dich dreckig machen musst. Du musst einfach nur mit Köpfchen und Auge suchen. Das ist klasse, das Ding. Und der Final ist grandios. Also OMG GC5W38G. GC5W38G. Von wem ist der? Der ist, keine Ahnung. Okay. Ich merke mir das immer nicht. Ich trenne ja immer komplett Caches und Owner. Es geht bei mir echt überhaupt keine Verbindung. Ich weiß gar nicht. Also muss man nachgucken. Der Cache jedenfalls. Absolut genial. Der ist auch bei Cache des Jahres irgendwie weit vorne gelandet. die kannst du damit einer Kleinen machen. Da hat die mit Sicherheit ihren Spaß dran. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie lange dauert das in etwa? Wenn du ihn schnell findest, eine Stunde. Stündchen. Wenn du ihn nicht schnell findest, aber nicht, nee, das glaube ich nicht. Also die findest du eigentlich alle schnell. Wenn du erfahrener Cacher sieht die meisten Sachen. Du machst einen oder alle, ich vermute mal 90% machen den gleichen Fehler. Den hat er auch absichtlich eingebaut. Okay. Hat er aber so cool eingebaut, dass du am Ende schon, wenn ich selber lachst. Aber das ist auch nicht kilometermäßig nicht so weit. Ich war damals mit dem Motorrad da, es war scheiß kalt und trotzdem war das so auszuhalten. Also viel mehr als eine Stunde kann das auf keinen Fall gewesen sein. Aber was heißt denn urban? Mitten in der Stadt. Du bist die ganze Zeit mitten in, was ist da, Wandsbek? Ich weiß gar nicht, ich glaube Wandsbek. Aber ich kenne mich wie die Ortsteile, da habe ich immer nicht so aus. Aber es ist jedenfalls mitten in der Stadt. Aber er hat, also ein Beispiel, was nicht zu viel gespoilert ist, er hat benutzt tatsächlich von einer Firma das Schild mit. Das muss diese Firma wissen, denn das hat es mit drauf gedruckt. Okay. Also komplett offen. Also das kann jeder ablesen. Da sind so einige Stationen, die wirklich so kackfrech. Mehr kann ich einfach nicht sagen, das wäre gespoilert. Der muss man machen, der ist genial. Also der hat die Favoriten mehr als verdient in meinen Augen. Der gefällt selbst mir, der sonst urbanes Cachen so gar nicht mag. Ja. Und als, am Schluss darf ich ja jetzt, weil ich darf es ja machen, du ja nicht, deinen Wandercache jetzt hier. GC69G1H, also 69G1H, ist das, packt ihr bei jedem, der parkt da hinten die Schokotüte hinter? Mir kam jetzt aufs Auto zu und hab gedacht, der Idiot war jetzt am Auto zu kommen. Ja, das war gar nicht so einfach, weil ich wollte es eigentlich vorne hin machen, aber es ist ja so geschüttet. Ja. Und vorne die verschwinden sah das jeder, weißt du? Ja, klar. Nee, das war eine gute Überraschung am Ende. Wir sind ja auch, wir haben auch einiges an Regen abgekriegt am Schluss, aber es ging eigentlich. Wir haben allerdings aufs Essen dann verzichtet, weil es derart nass war am Schluss. Ich weiß auch gar nicht, ob das der Restaurant da auch, es war ja Ostern, ne? Ob da überhaupt. Ja, wir haben auch nur ganz kurz überlegt, haben uns beide angeguckt, die Schuhe, alles nass, haben gesagt, nee, komm, also war mit Team Spikeman ja da und das reichte auch. Das war eine Unklarheit war da drin, wo du einmal falsch gehen kannst. Da standen wir plötzlich bei so einem Wochenendhaus auf dem Hof, ganz am Schluss. Zum Final. Ich meine, zum Final war das. Zum Final? Ja. Ja, das ist, das kann, ja, das kann passieren, wenn man nicht, wenn man den einen Cache schon hat, den du ja offensichtlich hast, ja, am Ende, weil sonst würde man den Cache nehmen und würde von da weitergehen. Ah, da wäre, glaube ich, ein Referenzpunkt oder sowas noch praktisch, weil da sind wir echt komplett, plötzlich standen wir da auf dem Hof von irgendeinem Ferienhütte, das war ganz seltsam, mit einem Wald. Angeblich ist das Weg, der da durchführt, der führt aber nicht durch. Das war ein bisschen unglücklich. Zum der, Final hin? Ja, ich meine, das war zum Final. Ich, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Der Final selber war auch ein bisschen schwierig, wenn das Wetter schön ist da. Ja, da sitzen aber, ja. Die sehen einen da halt schon. Ja, das aber, Schwierigste war diese Final-Suche, weil... Das glaube ich. Das, die Gegend ist dann nicht mehr ganz so toll. Muss ja vor allem auch einen Platz finden erstmal noch. Der also wohl noch nichts ist und der trotzdem passt. Und, naja, und mit Abstand und so weiter, wo es einigermaßen geht. Aber okay. Nee, war gut. Wir sind glaube ich 4-5 Stunden unterwegs gewesen. Hast du dieses eine damit gemacht, dieses Schwimmbad? Schwimmbad? Das fand ich ja so faszinierend. Ja, wo ich nochmal, ich habe ja noch einen zweiten Referenzpunkt reingelegt, zu sagen, wenn ihr den Cache machen wollt, dann müsst ihr jetzt hier abbiegen, wenn ihr den nicht machen müsst. Ja, die haben wir schon alle gehabt. Okay. Wir haben, was mir fehlte, war der eine, der so oben mit 2 Meter Höhe da bei den Reitern war. Der war damals nicht da, als ich das letzte Mal da war. Da liegen ja so 5, 6 als Serie irgendwo in der Heide. Ach so, ja. Und da fehlte mir einer von. Den haben wir mitgenommen diesmal, der war auch da. Und dann der Pilz da, den habe ich letztes Mal auch schon nicht gefunden. Den finde ich auch ziemlich beknackt, weil alles kaputt gemacht wird wegen diesem Cache. Ja, den hatte ich beim Legen hatte ich mich kurz hingesehen, kurz gesucht. Dann habe ich gesehen, der wurde so häufig gefunden, war mir nicht sicher, ob der da war. Bin ja nochmal hingefahren. Habe ich mal auch nicht gefunden, aber habe dann schon die Beschädigung an diesem Teil festgestellt. Ja, wie gesagt, ich habe es dann weggelassen, weil es mir dann zu doof wurde. Aber auf jeden Fall, das ist auch ein schöner Wandercache, ohne jede Frage. Der kriegt ja reiche Favoriten, endlich mal. Das fand ich gut. Ich glaube, jeder Wandercache kriegt das. Nee, ich habe ja mal dieser Wildsliste geguckt, wenn irgendwer schrieb dann, ja, du musst Nordniedersachsen gucken. Ja, das ist ja auch klar, aber wenn ich jetzt Hamburg, also mein Zuhause oder Wilmsdorf, am Rand von Hamburg als Mittelpunkt nehme, das ist fast kein Wandercache oder in den Top 30 bei diesen Favoritengruppen. Ja, aber das kann, weil die anderen, die Technikspielereien, haben so unheimlich viel mehr Besucher und viel mehr Quote. Ja, mehr, wollte ich sagen, mehr Besucher macht ja nichts aus, aber die Quote ist auch echt erheblich höher. Daran sehe ich ja auch, wo das Hobby hindriftet. Irgendwer einer schrieb auf Facebook, nö, Wandercache finde ich nicht so gut, da muss man so ewig lange latschen und kriegt nur einen Punkt. Wo ich echt vorsaß und dachte, ist das eigentlich mein Hobby noch oder hat sich das schon so gewandelt oder ich habe es nicht mitgekriegt? Ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Wilson das... Nehmen wir mal, du hast 100 Besucher auf deinem Cache. Ja. 90% geben einen Favoritenpunkt. Ja. Ich glaube, das berücksichtigt auch, wenn du 10 hast und 9 geben einen Favoritenpunkt, würde trotzdem, dann wird noch die Besucheranzahl gerankt und deswegen sind die oben. Ja, aber die Anzahl der Besucher bringt es trotzdem in dem Sinne nicht. Dann wäre aber trotzdem oben bei den 90er mit drin. Ist aber immer noch nicht. Ich sagte, der erste Wandercache kommt bei Platz 26 oder so. Also auch mit diesen kleinen Unschärfen. Klar, die hast du ja immer, egal wie du es rechnest. Aber die Leute machen mehr Klicki-Bunti-Hupi. Das ist ja. So. Also Wandercache ist... Aber naja. Klicki-Bunti-Hupi ist hier ein bisschen schwierig zu legen. Deswegen Wandercache passen gut in diese Gegend hinein. Ja, ich mag die sowieso lieber. Ich will laufen. Mir der Cache ist eine Nebensache. Mir geht es echt um die Bewegung. Aber das hat sich schon extrem geändert. Aber das ist wieder, wir müssen auch ein Thema für nächstes Mal haben. Ich ziehe mir übrigens die Sommerschuhe jetzt gleich zum Event nicht an. Ich würde mir auch eher Gummistiefel in der Richtung was anziehen. Der Gummistiefel nicht, aber es ist da schon ganz schön matschig gewesen. Ich brauche mir auch keine anziehen, ich feiere nicht hin. So. Ja. Das ist dann auch, was auch durch. Diesmal, wir müssen ja nicht so schnell Schluss machen, heißt das ja. Wir haben auch noch einen Ausblick. Ja. Als nächstes kommt T5 mit John. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob man den erläutern muss. John ist eigentlich auch ein Begriff so in der Kletterszene, glaube ich. Der ist ja schon, der muss auch schon 2005 oder was dabei sein. Also auf jeden Fall ist er sehr lange dabei und schon immer einen Schwerpunkt Klettern gehabt. Ja. Obwohl, der hat auch, ich glaube, so eine Schiffstour da, so mit so einem Kanu gelegt. Ja, also aber überhaupt so, aber sowas in der Regel. Also wenn T5 ist schon seins. Und Klettern, das war das Haupthobby. Also er hat uns damals auch bei IBA, haben wir ihn dann engagiert. Ich gesagt, pass mal auf, wir wollen IBA machen, kommst du mit? Das war ja auch mal so ein T5-Cache. Ja, wo du so abseilen musstest, ne? Genau, ich glaube D5, T5 sogar. Also der war ziemlich hoch gelistet. Toller Cache damals auch. Und du musstest dich halt an einer Steilwand abseilen. Wir hatten keinen, der klettern konnte. Da haben wir John gefragt, der ist mitgekommen und hat uns alle runtergebracht. Das war echt gut. Ich habe festgestellt, dass ich unheimlich schlecht bin im Knoten machen. Und deswegen wird T5 nie was für mich sein, weil ich meine eigenen Knoten schon nicht traue. Ja, aber den Zusammenhang muss ja gar nicht ziehen. Ich habe mir, das ist kein Witz, wir haben ja dieses mit der Strickleiter gemacht. Ja. Da brauchst du ja auch die Knoten für die Sicherung und so. Ja. Den Knoten habe ich mir einmal von Team Spikeman machen lassen und die wieder rausgemacht. Ja. Das war so ein komischer Doppelachter oder wie der heißt. Ich konnte den auch mal. Ich habe das aber 2 Wochen schon wieder vergessen. Und ich habe immer den Knoten von Team Spikeman drin gelassen. Das hat 3 Jahre gehalten, also ich kann mich nicht beschweren. Ja, mich kriegt da gewisse Unsicherheitszustände. Ja, dann sollte man das sowieso nicht machen. Ja, dann haben wir auch alles. Manchmal gehäuscht durch den Podcast. Als letzte steht hier Sendung langsam beenden. Sendung langsam. Müssen wir jetzt noch was singen, oder? Wieso nüchtern? Wir haben doch quer alles drin. Wir waren sogar am Live-Event, ja. Ja, oder haben wir noch was vergessen? Nee, wir wurden sogar fotografiert. Von wem? Weiß ich nicht. Irgendjemand hat die Meute doch da fotografiert. Ich glaube, wir sind mit dem linken Socken auch drin. Halt gleich mit dir reden. Wir haben ja auch ein Foto von dem Logbook da, Logbuch. Das war ja noch das Beste am Event. Ja. Ja, wie gesagt, ich will das auch nicht schlechter machen. Es ist für mich, nach meinem Geschmack ist es nicht. Und für mich war das auch mit Sicherheit das Letzte von diesem Format, das ich besucht habe. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so müde bin. Wegen den Caches? Frische Luft, warme Luft im Auto. Sitzheizung nochmal voll Power geben hier. Soll ich dir deine auch noch mal anmachen? Nee, ich hasse die Dinger. Gibt immer gekochte Eier. Und jetzt direkt nach Stadion, wann willst du los sein? Gegen Mittag werde ich da wohl sein. Schreib da mal einen Bericht, das interessiert die Leute ja schon. Also ich bin ja auch gespannt, wie es da ist. Ich will mich jetzt auch nicht mit den offiziellen Medienpartnern. Gibt's ja nicht mehr, hat er doch gesagt, er beendet das offiziell. Ich werde gestern aber viele Fotos geschossen, oder? Ja, das fand ich auch komisch. Ich weiß auch nicht, warum er da jetzt... Vielleicht macht er das aber auch so für seinen Blog. Er macht ja auch viel für seinen Camping-Dings da immer. Wobei ich das da auch... Ja, da standen die ganzen Campingwagen, nur 1, 2 kleine Grüppchen standen zusammen. Und dann diese üblichen, ich discover jetzt mal alles durch, was ich jetzt finden kann. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist extrem mit Züge an und fast jeder Geocacher hat irgendwie eine TB-Nummer hinten drauf. Ja, stimmt. Da muss ich auch in Lust und Laune sein, wenn ich mal vorbeifahre und irgendwas Witziges sehe, das zu discoveren. Ja, gut, ich ansonsten, es geht mir das immer... Ich habe noch nie ein Discover-Look einmal gemacht, nie wieder. Das ist mir, ich weiß nicht, ich kann da nicht mit anfangen. Wie gesagt, sollen sie ja ruhig alle machen, um Gottes Willen. Also ich kann aber auch mit so vielen nichts anfangen, auch mit diesen Token. Die mache ich auch nur, weil ich weiß, scheinbar gibt es wirklich welche, die freuen sich drüber. Naja, dann machen wir halt für den Podcast auch welche. Aber eigentlich, ich mache die auch schon mal keinem anbieten, weil ich mir denke, drehe ich dem da mal Plastik an. Also wenn ihr so ein Ding von uns haben wollt, dann, also in Erfurt und ich bin da, dann fragt mich, also von alleine schmeiße ich die Dinger da nicht um mich, ich weiß auch nicht warum. Ich mache das immer von alleine, ihr könnt mich aber trotzdem anfragen. Stimmt, Erfurt steht vor der Tür, ja. Freue ich mich schon drauf. Das ist das nächste, ne? Oder kommt noch was? Ne, als erstes kommt mal Stadtpark, das ist der nächste, 7.5. Echt? Ja, das ist das nächste Event, das kommt, das ist gar nicht mehr lange hin. Dann kommt Erfurt. Dann fahre ich nach Hannover. Dieses komische Stadtmeisterschaft, da bin ich auch gespannt drauf. Ja, dann kommt Mixi von Mixi TV. Ach, jetzt habe ich ganz vergessen, wollte ich ja nochmal, aber das habe ich ja gestern eigentlich mit dem Gründel selber besprochen. Obwohl, da können wir auch gar nicht drüber reden. Das Buch habe ich ja nur alleine gelesen über die Ausrüstung. Hattest du das mal gesehen? Wir haben nochmal ein Buch bekommen vom Gründel. Du hast, glaube ich, ein Review. Ja, genau, aber das ging auch nur über Outdoor-Ausrüstung. Da dachte ich mir, weiß ich nicht, ob das für dich unbedingt zielführend ist. Ist auch wirklich eher schwere Kost, ich muss es gestehen. Ich habe das Ding verschlungen, weil auch so vieles davon schon selbst über den Weg gelaufen ist. Aber es ist schon derbe. Also wenn dir so beim Zelt erklärt wird, wie die Nähte gemacht sind und das, welche drei Varianten es da gibt, dann ist das schon was für Leute. Das muss man schon mögen. Ja, okay. Sonst ist das schwierig, weil ja, was willst du mit der Info? Also sehr oft, das ist... Ja, aber es gibt ja, wie gesagt, das Hobby hat viele Facetten und es gibt sicherlich auch die Outdoor-Begeisterung. Ja, also das Buch ist wirklich fantastisch, aber es ist wirklich nichts für einen, der jetzt das Wochenende in der Ostsee verbringen will. Da macht es keinen Sinn, da brauche ich dieses Buch nicht gelesen haben, zwar nichts davon. Ach, weißt du, warum ich so Mittag fahre, ich will jetzt im Verkehrschaos auch gehen. Das ist ein Verkehrschaos, das ist ja Stade, nicht schlimm sonst. Dem Event. Ich glaube, das wird gar nicht so schlimm sein. Die haben das ja ganz gut gemacht. Die Stadt hat da ja auch reichlich Erfahrung. Man darf ja mal nicht vergessen, dass das, so leid es mir tut, das ist auch gar nicht böse gemeint, aber dass das eine Kirmes ist, die sowieso alle halbe Jahr in Stade stattfindet. Das heißt, da steht jetzt zwar Geocaching oben drüber, aber für die Stadt Stade ist das gleiche Event, was alle halbe Jahr von der Festung veranstaltet wird. Also das ist nichts Neues für mich. Und das ist jetzt einmal Straßenverkehr, das wird nicht schlimm sein. Parkplätze hast du sowieso genug, das war noch nie das Problem vor Ort. Naja, bei der Menge Masse wird es jetzt schon ein bisschen schwieriger, aber selbst das wird gehen. Also, ja, am Grauen Ort hast du ja keine. Doch, gerade da. Ich denke nicht. Doch, vor der Festung. Ach so. Vor der, nicht drin, aber vor der Festung hast du schon ganze Ecke Parkplätze. Doch, das geht. Okay. Das Problem ist halt, wenn alle in die Stadt wollen, dann diese Straßen halten so eine gewisse Masse aus. Wenn das zu viel wird, wird es da problematisch, halt ohne Frage. Und was problematisch wird, wird der Aufenthalt in der Festung, so wie das gestern da geregnet hat, wird das nicht schön. Das ist eigentlich schade. Ich gönne Ihnen, dass es so bleibt wie jetzt, aber es wird es nicht tun. Oh, ich merke gerade meine Sitzheizung. Ich schlafe gerade nebenbei ein. Ja, warte mal, ich hatte keine Spurhaltassistenten. Doch, hast du davon gemerkt. Ich bremse sogar automatisch ab. Ich könnte jetzt in meinem Auto aufstehen, nach hinten gehen und ein Käffchen holen. Ich dachte mal, das wäre nur eine Zeit, aber bei VW durfte es immer nur 10 Sekunden, dann musst du das Lenkrad wieder anfassen. Ich muss mal gucken, ich werde mir jetzt wahrscheinlich auch einen neuen Skoda wiederholen. Mal gucken, was ich mir da so in Ausstand reinpappe. Letztendlich ist das ja das gleiche wie ein Audi, nur eine andere Außenform. Von daher kann ich die Extras ja auch alle bestellen, aber gucken. Ja, ja. Aber ich fahre ja auch nicht so viel wie du, also von daher ist das bei mir auch nicht so ganz so sinnvoll. Ja, ich glaube... Wir haben's. Ja, ne? Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie lange, weil wir ja auch mit unterbrechen und auf Event. Und na, ich denke mal, 1,5 Stunden haben wir geschafft. Ja, das reicht ja auch. Wir haben so mal einen kurzen Podcast. Ist ja, ich kann auch zwei sein, ich weiß wirklich überhaupt nicht. Aber da haben sie auch mal einen kurzen Podcast. Gibt ja auch mal welche, die sagen, ich mach mal kürzer. Da haben wir heute mal kürzer gemacht. Und das nächste Mal, Termin hatten wir schon, weiß ich gar nicht. Schreibe ich sonst mit rein, dann habe ich auch zu Hause liegen. Da sind wir dann live draußen beim Klettern. Es sei denn, es regnet, dann setzen wir uns irgendwo ab. Jetzt haben wir einen schönen langen Abbinder gemacht. Ja, habe ich mir Mühe gegeben. Dann mache ich jetzt Stopp. Tschüss. Tschüss, viel Spaß da draußen.